Meine Damen und Herren, Herr Christ hat gestern in eindrucksvoller Weise plastisch aufgezeigt, wie kompliziert und wie vielschichtig die territorialen Verhältnisse, die Herrschaftsverhältnisse in Franken gewesen sind. Ich will das nicht mit gleicher Intensität und gleicher Breite an dem Beispiel der Markgraftümer Ansbach und Bayreuth wiederholen, sondern ich will mich auf einige wenige Grundelemente und auf einige wenige wichtige Grundtatsachen und Grundlinien beschränken und hoffe, Ihnen damit etwas auch von Ansbach Bayreuth näher bringen zu können. Das Erste, was man verstehen muss, ist, dass die Zollern, und wir haben es ja mit dem Hause Zollern zu tun, im Grunde genommen Nachzügler im Territorialaufbau gewesen sind. Sie sind ein ganz kleines, bescheidenes Adelsgeschlecht im Schwäbischen gewesen, im Jahre 1061 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Sie haben eine Burg in der Nähe von Tübingen und durch Heirat kommen sie um 1190 nach Franken. Und zwar heiraten sie die Erbtochter der Burggrafen von Nürnberg. Und das bedeutet, dass sie fortan mit dem Burggrafenamt so etwas sind wie der Militärhauptmann auf der Burg in Nürnberg, auf der Pfalz, der staufischen Pfalz Nürnberg. Zu diesem Amt gehören auch einige wenige Güter, die sie mit dem Amt miterben. Und da sind drei Zentren, einmal um Neustadt-Windsheim, um Abenberg und um Degnitz. Wenn Sie die Karte anschauen, da ist Nürnberg noch das Rot unterstrichen. Wenn Sie etwas nach Westen gehen, entdecken Sie Katholzburg, weiter westlich Windsheim und nordöstlich ist es Degnitz. Wichtiger aber, als die drei Namen sich zu merken, ist die Tatsache, dass diese drei Güterzentren, ganz im Grunde genommen bescheidene Güterzentren anfangs, zum Ausgangspunkt weitere Herrschaftsbildung werden. Das sind Herrschaftszentren, die systematisch jetzt ergänzt, erweitert und weiter ausgebaut werden von den Zollern. Und zwar muss man jetzt sagen, das Burggrafenamt wird zur Ausgangsbasis eines neuen Territoriums, das im Aufbau befindlich ist, und diese drei Güterzentren werden zum Kernbereich dieses Territorialaufbaus. Dabei muss man drei Grundlinien beachten. Zum einen, die Zoller gehen sehr zielstrebig vor, sie gehen sehr aggressiv vor, rücksichtslos gegenüber den Nachbarn. Und ein dritter Grundzug ist, was sie einmal besessen haben, geben sie nie mehr her. Es gibt ein einziges schwarzes Schaf in der Familie, das etwas Güter an die Kirche verschenkt hat. Das ist aber von den Nachfolgern sofort wieder zurückgeholt worden. Also was man hat, hat man und gibt man nicht mehr her. Ich will Ihnen jetzt das zu den Zollern. Ich will Ihnen jetzt in drei Abteilungen aufzeigen, wie es weitergeht. Erstens einmal möchte ich die wichtigsten Etappen der Ausweitung, der geografischen Ausweitung dieses Territoriums aufzeigen, die wichtigsten Ergänzungen und Abschnitte. In einem zweiten Teil möchte ich Ihnen, und da lege ich mehr Wert drauf, einmal die Mittel und die Wege zeigen, wie diese Territorialerweiterung von den Zollern vollzogen worden ist. Und in einem dritten Teil möchte ich Ihnen aufzeigen, wie dieses zerstreute Territorium organisiert, verwaltet und zusammengehalten bzw. beherrscht worden ist. Und zum Schluss möchte ich noch einige Ausblicke geben, wie es bis zum Ende des Alten Reichs weitergelaufen ist. Nun, also der erste Punkt ist die Übernahme des Burggrafenamtes, eines bescheidenen Amtes, eines militärischen Beauftragten zur Sicherung der Burg oder der staufischen Pfalz Nürnberg, der eine wichtige und bedeutende Pfalz gewesen ist. Das zweite Punkt, und da haben Sie wesentlich mehr geerbt, ist die sogenannte meranische Erbschaft. Die Herzöge von Andechs-Meranien waren dabei, in Franken, vor allem im nördlichen Teil von Franken, ein zusammengeschlossenes Herzogtum aufzubauen. Zentrum dieses Herzogtums war Kulmbach, Bayreuth-Kulmbach. Das sind die beiden Schwerpunkte gewesen. Und diese Anexmerania, die also wirklich bis auch durch, mit den europäischen Dynastien verwandt gewesen sind, ein bedeutendes Geschlecht, stirbt plötzlich 1248 aus. Und drei Schwestern sind erbberechtigt. Und mit der einen Erbschwester ist der Friedrich, der Burggraf von Nürnberg, verheiratet. Wie es bei solchen großen Erbschaften der Fall ist, wird erst einmal mächtig gestritten, man streitet 12 Jahre lang und dann wird geteilt. Und diese Burggrafen, Friedrich, der Burggraf von Nürnberg, der Zoller, erbt über seine Frau einen Großteil dieser Besitzungen, vor allem die Herrschaft Bayreuth. Und das, was die anderen zwei Schwestern geerbt haben, kommt im Laufe der nächsten Jahrzehnte auch an die Zollern, denn diese Linien sterben aus, sodass die Zollern erben. Und auf diese Art und Weise kommen sie einmal Bayreuth und dann vor allem das mächtige Kulmbach mit der überragenden Burg, der Blassenburg Kulmbach, und weiteren Besitzungen hier am oberen Mainlauf, sodass sie jetzt durch diese meranische Erbschaft mächtige Positionen bereits in Oberfranken haben, die nur von denen aus sie nun wiederum die Herrschaft weiter ausbauen und ausdehnen können. Das läuft über die meranische Herrschaft. Das für die fränkische mittelalterliche Geschichte weiter wichtige Datum ist 1268, das Ende der Staufer. Denn mit dem Staufer bricht auch das zusammen, was man die Reichslandkonzeption nennt, das, was die Staufer geplant haben. Sie wollten einen großen Reichslandkomplex bilden, von Schwaben über Franken bis weit hinein nach Mitteldeutschland. Und diese Konzeption bricht zusammen und einer der Haupterben mit von diesem Zusammenbruch des staufischen Gebietes sind die Hohenzollern. Und zwar deshalb, weil sie sich rechtzeitig auf die Seite Rudolfs von Habsburg stellen und der schenkt ihnen unter anderem Kreuzen und weitere Stützpunkte aus diesem staufischen Reichsland. Und der nächste wichtige Schritt ist das Jahr 1273. Da wirken nämlich die Zollern bei der Königswahl Rudolfs von Habsburg mit und zum Dank dafür übergibt er jetzt den Zollern die sogenannte Comitia Burggrafen. Das heißt, er wandelt das bisherige Burggrafenamt, das Militäramt, mit den dazu und inzwischen erworbenen oder geerbten Besitzungen um in eine territoriale Grafschaft. Das heißt, aus einem Amt wird jetzt eine Grafschaft, ein Territorium. Und dazu gehört, und da werden wir später noch darauf kommen, dazu gehört auch noch das sogenannte kaiserliche Landgericht. Das ist also ein ganz wichtiger Bereich. Also, mit dieser Comitia Burggrafe sind jetzt die Zollern bereits im Besitz einer eigenen territorialen Grafschaft und von hier aus können sie jetzt weiter den Territorialaufbau oder die Ergänzungen und weitere Erwerbungen systematisch vorantreiben. Und der nächste wichtige Schritt ist hier die Zerschlagung des sogenannten Schlüsselberger Territoriums. Wenn Sie zwischen Nürnberg und Bayreuth schauen, da ist hier geografisch gesprochen heute die sogenannte Fränkische Schweiz und in diesem mehr oder weniger herrschaftsfreien Raum haben die Edelfreien von Schlüsselberg versucht, ein eigenes Territorium aufzubauen. Und das ist ihnen durch viele Städte und durch viele Burgen auch weitgehend gelungen. Dann gehen sie aber so weit, dass sie die wichtige Verkehrsstraße zwischen Nürnberg und Bayreuth, die dann weiterführt nach Leipzig, dass sie die sperren wollen, beziehungsweise sie wollten hier Zollstationen einrichten. Und das haben die Zoller dazu genutzt, um mit Nürnberg, der Reichsstadt, das ist verständlich, die sind der Freiheit des Handels interessiert, und mit den Bischöfen von Würzburg und von Bamberg, die zufälligerweise zwei Brüder waren, zusammen diese Schlüsselberger militärisch zu besiegen und das Erbe aufzuteilen. Das Territorium der Schlüsselberger wird schlichtweg unter die Kriegsbeteiligten aufgeteilt und dabei erben die Zollern wiederum eine Vielzahl von Burgen und wichtigen Stationen. Sie erben vor allem auch das Geleitsrecht auf diese wichtigen Verkehrsstraße. Da werde ich noch darauf zurückkommen. Und der letzte Schritt, und damit sind wir im Oberland, im Fürstenbayreuth mehr oder weniger fertig, ist der Erwerb von Hof, das ist ganz rechts oben die Stadt Hof, mit dem sogenannten Regnitzland. Das wird käuflich 1373 von den Zollern, von den Vögten von Weida, einem mitteldeutschen Geschlecht, erworben, die diesen Außenposten nicht mehr halten können und das an den Zollern abgeben. Und damit haben wir mehr oder weniger am Ende des 14. Jahrhunderts bereits die territoriale Gestalt des Fürstentums Bayreuth beisammen, so wie es mit einigen kleinen Veränderungen nur, bis zum Ende des Alten Reiches, also bis zum Untergang, bestand hat. Und genau das Gleiche, genau die gleiche Zielstrebigkeit, genau die gleiche Rücksichtslosigkeit und genau das gleiche Glück ist auch beim Aufbau des Fürstentums Ansbach gedeihlich gewesen. Nur, dass beim Fürstentum Ansbach eines kommt, da werden wir noch darauf kommen, hier bilden die Zentren Städte, die zusammen mit Herrschaften gekauft werden. Ein Zentrum nach dem anderen wird systematisch aufgekauft. Das heißt, wir haben jetzt am Ende des 14. Jahrhunderts sowohl in Ansbach wie in Bayreuth mehr oder weniger die territorialen Grenzen feststehen. Es sind keine geschlossenen Blöcke, sondern da sind Nürnberger Besitzungen dazwischen, da sind Bamberger Besitzungen dazwischen, da sind im Süden altstädtische Besitzungen dazwischen und ist noch sehr viel Adel dazwischen, der später Reichsfeier wird. Aber wir haben schon so etwas wie zwei Machtblöcke, die dann bis zum Ende des Alten Reiches Bestand haben. Nun, auf welche Art und Weise haben jetzt die Zollern diese ihre Territorien ausgeweitet und diese territorialen Ergänzungen vornehmen können? Das erste ist das Glück und der Zufall vom Aussterben vieler Familien. Oder das ist eigentlich der zweite Punkt. Der erste Punkt muss man die Heiratspolitik benennen. Denn durch die Heiratspolitik sind sie überhaupt nach Nürnberg gekommen, sind sie Burggrafen geworden, das haben sie heiratet. Durch die Heirat sind sie ans Erbe der Meranier gekommen und auch der anderen nachfolgenden Schwestern. Das sind also die wichtigsten Etappen. Zielgerichtete, bewusste Heiratspolitik, im richtigen Moment die richtige Frau zu heiraten, die bringt dann das Erbe mit ein. Das nächste ist das Glück und der Zufall beim Aussterben vieler Familien. Ich darf Ihnen zwei Zahlen nennen. Allein in diesem oberfränkischen Bereich, also in dem Bereich des Fürstentums Bayreuth, sind von den 25 edelfreien Familien des Hochmittelalters im 14. Jahrhundert nur noch drei existent. 22 sind ausgestorben. Und die Haupterben dieser ausgestorbenen Adelsfamilien sind die Zollern. Da werden vorher Heiratsversprechen und Erbversprechen und alles Mögliche geregelt. Sie haben die beerbt. Und von den 113 ministerialen Familien dieses Raumes existieren im 14. Jahrhundert nur noch 17. Also auch ein massives Sterben des Niederhabens, sodass die Zollern die hauptbegünstigten Erben der aussterbenden Familien des Hochadels, der edelfreien Familien, wie des Niederhabens werden. Der dritte Punkt, der für die zollische Territorialpolitik wichtig ist, sie erwerben die Stützpunkte, ich habe einige genannt, wie hier bei Reut oder Kulbach, von denen aus sie dann rundherum rücksichtslos ein Gebiet nach dem anderen erwerben. Ein Dorf, ein Hof nach dem anderen. Sie benutzen das als Stützpunkte, von denen sie aus ihr Gebiet arrondieren, ergänzen und weiter ausbauen. Der vierte Punkt, der ganz wichtig ist, ist die Treue zu den Königen. Diese Königstreue macht sich für die Zollern ungemein bezahlt, ist aber für die Zollern auch äußerst wichtig, denn das ermöglicht ihnen als zu spät gekommen, als Nachzöglinge im Territorialaufbau, diesen steilen Aufstieg und sie nehmen ja einen Weg, der nur noch vergleichbar ist mit den Habsburgern, wenn man das einmal betrachtet, vom territorialen Wettbewerb bis in den eigentlichen Aufstieg zum Königtum. Also, die Treue zu den Königen, das macht sich bezahlt. Wegen der Treue zu den Königen werden sie von den Staufern zu den Burggraben in Nürnberg genannt. Die Staufer helfen ihnen bei der meranischen Erbschaft. Die Säulen sind diejenigen, die im Kampf gegen Olokar von Böhmen sich auf die Seite Rudolfs von Habsburg stellen. Der Dank dafür sind einmal die Reichsregen und vor allem die Komitia Burggrafien. Dann stellen sie sich, sie haben immer das Glück, im richtigen Moment die richtige Seite auch zu erwischen, dann stellen sie sich auf die Seite Ludwigs des Bayern gegen die Habsburger. Sie sind also in der Schlacht von Mühlhausen, sind sie 1322 auf der Seite der Ludwigs des Bayern. Und der Dank dafür ist, was wir noch später hören werden, die Erteilung reicher Privilegien, vor allem des Bergregals. Das haben sie, diese Entscheidung, militärischen Entscheidung, zu verdanken. Dann stellen sie sich sehr früh auf die Seite König Karls des Vierten, und zwar schon während dieser Doppelwahlzeit. Der bedankt sich dafür, dass er sie den Reichsfürstenstand erhebt, 1363, und ihnen weitere Privilegien erteilt. Und schließlich macht sich die Königstreue bezahlt, dass sie 1415 bzw. 17 dann sogar zum Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg ernannt werden. Also diese Königsnähe, ein grundlegender Zug der Staufer beim Aufstieg im späten Mittelalter, macht sich umgekehrt bezahlt durch die Zuteilung von reichen Privilegien. Und nun der eigentlich nach meinem Dafürhalten entscheidende Punkt für den Aufstieg der Zollern ist eine sehr gute Finanzpolitik, eine herausragende Geldwirtschaft. Und zwar beruhen diese Finanzpolitik auf verschiedenen Faktoren. Das erste ist der Leibbau. Das ist etwas, was in der Literatur bisher überhaupt nicht gesehen worden ist, was ich eigentlich auch erst in letzter Zeit gelernt habe, wenn man das zusammenbringt. Das ist der Bergbau. Der Bergbau in Franken hat eine lange Tradition, geht bis ins 12. Jahrhundert hindurch. Wir haben also im Fichtelgebirge, da wo hier Bayreuth steht, das ist das Fichtelgebirge. Wir haben im Fichtelgebirge im 12. Jahrhundert schon Bergbau, und zwar Goldbergbau, Eisenbergbau, Silberbergbau und vor allem Zinn. Und dieses Bergregal wird am Ende des 13. Jahrhunderts über das Fichtelgebirge schon den Zollern übertragen von Rudolf von Habsburg. Und es wird dann definitiv im ganzen Herrschaftsbereich als Bergregal offiziell verliehen, 1323. Und mit Hilfe dieses Reichenbergsegens können sie nun Kaufpolitik betreiben. Und Herr Klein hat es dann schon gesagt, im 14. Jahrhundert, vor allem in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, gibt es eine Delle im Bergbau. Und diese Delle im Bergbau füllt der fränkische Bergbau aus. Das heißt, man profitiert davon, dass im Erzgebirge und im Harz die meisten Gruben abgesoffen sind und erst wieder am Ende des 15. Jahrhunderts einen neuen Boom erleben, da muss Franken sofort zurückdrehen. Aber in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist Franken das Bergbaugebiet im Reich. Goldkronach galt als der Ort, oder gilt nachweislich als der Ort, an dem das meiste Gold im Reich gefunden wurde. In Goldkronach, in der einen Fürstensäge, sollen allein 900 Bergarbeiter tätig gewesen sein. Dazu kommen reiche Zinnfunde, die dazu führen, dass eine blühende Weißblechindustrie aufgebaut werden kann. Und kommen Erz- und Kupferfunde dazu. Und das Geld aus diesen reichen Bergseen geht zum Teil in die Unzen, also Silbergold. Und wir haben schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts allein im Bereich des Fürstentums Bayreuth 4 Münzstellen, sodass die Zollern nicht nur vom Bergsegen, vom Bergregal profitieren, sondern auch vom Münzregal noch einmal profitieren. Das heißt, sie verfügen reichlich über bares Geld und sie wirtschaften mit diesem Bargeld. Und die Wirtschaftsbeziehungen zeigen sich nicht zuletzt daran, dass sie mit den Juden enge Verbindungen eingehen. Sie nehmen den Judenschutz, das Judenregal, systematisch wahr, und wir finden sie auch als Schutzherren der Juden, ihre Juden, zum Beispiel bei dem Armeeaufstand, der von Würzburg herkommt, als wieder mal ein großes Judenpogrom stattfindet. Da stellen sich die Zollen an der Grenze ihres Territoriums bei Rotenburg hin und lassen diese Pogromleute nicht rein. Sie schützen ihre eigenen Juden. Und sie scheuen sich aber nicht, nur mit den Juden Geschäfte zu machen, sondern sie lassen ihre eigenen Juden auch mehrfach vom König enteignen. 1343 bekommen sie eine Schuldtilgung vom König, eine besondere Auszeichnung, damit sind sie all ihre schweren Schulden gegenüber den Juden frei und ledig. Und das Gleiche wiederholt sich 1385. Wir finden die Zollern aber auch in großen Finanzgeschäften mit den Nürnberger Großkaufmann. Nürnberg ist der absolute Finanzplatz für die Zolle. Sie verschwenden also nicht das Geld, wenn sie so wollen, das sie aus dem Bergsteam haben, sondern sie arbeiten systematisch und zwar in großen Stile zusammen mit den Nürnberger Kaufleuten, legen sie ihr Geld an, lassen das Geld weiterarbeiten und steigen hier in große Finanzgeschäfte ein. Ein weiterer Punkt, von dem man aus Geld machen kann, sind die sogenannten Zoll- und Geleitsrechte. Ich bin schon einmal kurz darauf zu sprechen gekommen. Nürnberg, die Reichsstadt Nürnberg hier, wird als die Spinne im Netz des spätmittelalterlichen Fernhandelsstraßen bezeichnet. Das heißt, alle Straßen von Süden her, die nach Norden weiterführen wollen, aber auch von West nach Ost, bündeln sich in Nürnberg. Und nun schaffen es die Zollern auf elf von zwölf wichtigen Verkehrsstraßen, oder die zwölf wichtigste Verkehrsstraßen gibt, und von elf davon das Zoll- und Geleitsrecht zu erwerben. Das erste Mal nehmen sie das Zoll- und Geleitsrecht wahr als meranisches Erbe. Sie erben es mit von den Meranern. Dann tauchen sie zu Beginn des 14. Jahrhunderts bereits auf, als Geleitsherr auf der wichtigen Straße von Nürnberg nach Frankfurt, auf die Frankfurter Messe. Denn alle Kaufleute von Süddeutschland, also aus den habsburgischen Landen und von Oberitalien her, sammeln sich in Nürnberg und ziehen dann geschlossen als Zug auf die Frankfurter Messe, beziehungsweise später geschlossen als Zug auf die Leipziger Messe. Und diese großen Züge werden jetzt auch seit Beginn des 14. Jahrhunderts von den Zollern geleitet. Das bedeutet, sie kontrollieren alle wichtigen Handelsstraßen, die nach Nürnberg reingehen und von Nürnberg rauskommen. Das bedeutet nicht nur, dass sie hier mit der Geleit ein Hoheitsrecht ausüben, was ja wichtig ist für ihren Anspruch als Landesherrn, sondern dass sie auch wichtige Einnahmen haben. Denn bei diesen geschlossenen Zügen nach Frankfurt ist auch abkassiert worden. Das Geleit war nicht umsonst. Und es ist ja Zollgeleit, es muss der Geleit und Zoll gleichermaßen untrennbar miteinander genommen werden. Das heißt, sie haben jetzt wieder um Nürnberg herum mehr oder weniger die ganzen Straßen unter Kontrolle. Und das Geleitrecht hat noch den Vorteil, dass man es flächig einsetzen kann. Das geht also nicht nur den Straßen entlang, denn die cleveren Kaufleute sind dann auf Umwegen von den Hauptstraßen weg und haben versucht, da das Zollgeleit zu umgehen. Und deswegen hat man das auch auf den Umwegen, auf den Nebenstraßen eingerichtet, sodass bald ein ganzes Netz von Zoll- und Geleitstraßen um Nürnberg herum, von Zoll- und Geleitstationen um Nürnberg herum eingesetzt hat. Also ein Hoheitsrecht, das sich auch flächig einsetzen kann, was für Franken ja durchaus wichtig war. Und nun das Entscheidende. Diese reichen Einnahmen, die von den Zollern wirklich ganz bewusst als für die Territorialpolitik eingesetzt worden sind, ermöglichen es ihnen jetzt, vor allem adelige Besitzungen aufzukaufen. Der Adel befindet sich im 14. Jahrhundert in Franken absolut in einer Krise, in einer schweren wirtschaftlichen, existenziellen Krise. Und durch Öffnungsrechte, durch Pfandschaften, durch Kauf haben sie eine Vielzahl dieses verarmten Adels aufgekauft. Wir können eine ganze lange Liste von mindestens 25, 30 Namen Adelsfamilien aufzählen, die hier schlichtweg aufgekauft worden sind. Und das gilt vor allem für den Adel im Fürstentum Bayreuth. Der Adel im Fichtelgebirge oder bis hin nach Hof war äußerst arm. Und der wird systematisch aufgekauft, sodass praktisch das Gebiet Fichtelgebirge, der ganze Innenraum oder auch der Hoferraum des Regenslands, was ursprünglich ein Adelsland gewesen ist, ein geschlossener zollerischer Besitz wird. Es sind kaum Familien, die aufsitzen, die einzigen, und die müssen ein bisschen Zugeständnisse machen, die sich hier in Fichtelgebirge oder in der Fränkischen Schweiz den Zugriff der Zoller entziehen können. Und dieser verarmte Adel, das ist typisch auch dafür, schafft es auch nicht in der Neuzeit, die Reichsbestandschaft zu erreichen. Sie werden nicht reichsfreie Adel, sondern sie müssen sich mit dem Zwischenstadium, was ein Kuriosum ist, der vogtländischen Ritterschaft zufrieden geben. Im Fürstentum Ansbach ist es auch der Adel, der zum Teil aufgekauft wird, aber mehr noch wird aufgekauft oder werden aufgekauft Städte und Herrschaften um diese Städte, die den daneben sitzenden, den benachbarten edelfreien Familien gehört haben. Die Grafen von Oettingen, zum Beispiel Ansbach, oder auch den Hohenlohe, oder den Grafen von Nassau wird Schwabach abgekauft. Und sogar den König, der Karl IV., der sich in Geldverlegenheiten befindet, muss Feuchtspannen verkaufen. Man kauft als jetzt im Ansbachischen Städte, sind kleine Ackerbürgerstädte, mit größeren Komplexen außen herum, die jetzt systematisch für Gunzenhausen haben sie allein 20.000 Futterer hingelegt. Das sind also immense Summen, die da bewegt worden sind, die jetzt aber sofort als Ende in die Landesverfassung mit eingebaut werden. Wobei die Stadt das Zentrum dieses Amtes ist. Also Sie sehen, die Zoller, grob gesprochen, verfügen über Bargeld. Dieses Bargeld verblendern sie nicht, sondern sie setzen es systematisch gezielt ein, um ihr Territorium aufzubauen und auszubauen, abzurunden, auch nach innen. Nun, wie wird nun dieses Territorium, das immer noch Territorium non clausum ist, weit zersplittert von Hof bis runter nach Greizheim, wie wird dieses Territorium zusammengefasst? Wie versucht man das zu einem einheitlichen Land zusammenzufassen? Der erste Versuch ist das kaiserliche Landgericht Burggraftums zu Nürnberg, das 1273 mit der Comitia Burggrafie verliehen worden ist. Dieses kaiserliche Landgericht war ursprünglich dafür gerechnet, um die Reichsministerialen um Nürnberg und deren Hintersassen für deren als Gerichtsherr zuständig zu sein. Es war das Gericht für die Reichsministerialen hier um Nürnberg und deren Hintersassen. Und von daher, weil die ja verstreut saßen, war dieses Gericht nicht flächig und eingegrenzt, sondern personenbezogen. Und mit der gleichen Personenbezogenheit versuchen jetzt die Zoller, dieses Landgericht über ganz Franken auszudehnen. Und irgendwo gibt es einmal einen ehemaligen Reichsministerialen in der Oberpfalz und in Würzburg saßen auch im Bar. Man hat also versucht, das über ganz Franken auszudehnen und so etwas wie zur Grundlage eines fränkischen Herzogtums zu machen. Und das muss selbstverständlich scheitern am Widerspruch der bereits etablierten Mächte, vor allem Würzburg und Nürnberg. Und die lehnen das ab, sodass dieses Landgericht letztendlich so im Laufe der frühen Neuzeit wird zum Austregalgericht für den Adel von Ansbach und Bayreuth. Wir haben das Beispiel ja schon mal gehabt, solche Entwicklungen. Und der grenzenlose Anspruch wird also ist nicht durchsetzbar. Durchsetzbar ist selbstverständlich die Steuerhoheit in den Gebieten dieses Fürstentums. Man übt über seine Hintersassen die Steuerhoheit aus. Und zwar gleichermaßen durchsetzbar ist die Dorf- und Gemeindeherrschaft, die man wahrnimmt. Wobei zugute kommt, dass im Fürstentum Bayreuth die Gemeinden, die alten Gemeinden, kaum eine Rolle spielen. Es gibt kaum Gemeindeleben, anders im Augsburgischen. Und schließlich die Stadthoheit wird wahrgenommen, und zwar wird die jetzt mehr oder weniger generalisiert durch eine Städteordnung von 1434, die praktisch unverändert für alle Städte in den beiden Fürstentümern gilt. Und dabei ist es Entscheidende, dass zwar kommunale Selbstverwaltung weitgehend gewährt wird, dass aber die Hoheitsrechte, Steuerhoheit, Gerichtshoheit, Militärhoheit vom Vogt, der vom, oder Amtmann, der vom Landesherrn eingesetzt wird, wahrgenommen wird. Die Bürgermeister, die von den Räten gewählt werden, müssen vor Amtsantritt den Eid vor dem Amtmann auf den Landesherrn leisten. Also sie sind voll und ganz in diese Organisation mit eingebaut. Wichtig ist auch, und da möchte ich nochmal darauf zurückweisen, dadurch, dass die Zollern anfangs ja kaum ausgedehnten Grundbesitz im Fränkischen besessen haben, spielen für sie wesentlich mehr als bei anderen Territorien die Regalien eine Rolle. Ja? Sie setzen jetzt systematisch die Regalien ein, um ihren Landesausbau vorantreiben zu können. Das gilt für das Zoll- und Geleitshoheit, die flächig eingesetzt werden kann. Bis hinüber nach Eger erhebt man teilweise sogar Anspruch. Und bezeichnenderweise, als die Zollern 1427 den Reichswald um Nürnberg, den Lorenzer Wald und den Siebalder Wald an die Reichsstadt Nürnberg verkaufen, behalten sie sich ausdrücklich das Geleitsrecht vor, wie auch die hohe Jagd. Also die Jagdhoheit wird auch noch in Anspruch genommen. Man arbeitet mit dem Judenregal, das hier eine wichtige Rolle spielt. Noch wichtiger das Bergregal, das also ganz gezielt ausgenutzt wird im Zuge der Herrschaftsverdichtung. Und das Wichtigste aber ist wohl die Gerichtshoheit. Und diese Gerichtshoheit wird in dem Fürstenprivileg von 1363 ausdrücklich vom Kaiser bestätigt. Alle Grunduntertanen der Zollern sind der Gerichtshoheit der Zollern unterworfen. Also keine Ausnahme, absolut. Das bedeutet auch, dass die Gerichtshoheit ausgeübt wird über die klösterlichen Hintersassen, über die Klöster, bei denen die Zollern Schutzvogtei wahrnehmen. Und da gilt es vor allem über die reiche, sehr weit gestreute des Klosters Zisterzienser, Kloster Heilsbronn, das hier als Schutzvogtei einen reichen Zugewinn für die Zollern bedeutet. Und ein letztes Mittel, das noch eingesetzt wird zur Territorienabgrenzung, sind Städte-Neugründungen bzw. Stadterhebungen. Es ist ein auffallend oder es ist ein richtig gehendes Spiel, gerade gegenüber den Grenzen zum Hochstift Bamberg hin. Wenn Bamberg eine Stadt erhebt, antwortet sofort hier Bayreuth mit neuen Stadterhebungen. Also Bamberg beispielsweise erhebt die Stadt Holfeld zur Stadt und sofort antworten die Bayreuther mit der Stadterhebung von Pegnitz und von Kreußen. Das sind Grenzabsicherungspositionen, man gründet entweder neue Städte oder erhebt Städte, die hier als feste Punkte, dann auch als Amtssitze, die Grenzen absichern gegenüber den anderen Ansprüchen. Und nun, wie wird dieses weit verstreute Territorium Klausum organisiert im 14. Jahrhundert, die Herrschaftsverdichtung? Und da ist es, dass bereits im Laufe der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, dass vor allem Ansbach, dann etwas später auch Bayreuth, von einem dichten Netz von Ämtern überzogen werden. Und wobei die bei diesen Ämtern die Städte die zentralen Orte sind, und zwar durch Gerichtszwang und Machtzwang. Die dazugehörigen Hintersassen in diesen Ämtern sind also gezwungen, Gericht zu nehmen in der Stadt, und sie sind auch gezwungen, den Markt in der Stadt wahrzunehmen. Also die Städte sind Wirtschaftszentrum, sind Gerichtszentrum und sind Verwaltungszentrum. Nicht die Burgen, nur eigentlich ganz wenige Burgen zu dem Zeitpunkt, sondern die Städte sind es jetzt, die hier bereits eingespannt werden, meistens vorher kurz aufgekauft und sofort als neue Ämter in die Organisation des Landes mit eingebaut. Wir haben im Fürstentum Ansbach bereits im Jahre 1361 beim ersten Urbar 19 Ämter, die namentlich benannt werden. Und wir haben dann am Ende des 14. Jahrhunderts Gleiches etwa in der Bayreuther Amtsbuch oder in der Landbuch der Herrschaft Blassenberg. Bezeichnend ist auch der Wechsel in der Bezeichnung. Bis dahin heißt es Herrschaft Bayreuth oder Herrschaft Blassenberg. Und jetzt wird es Amt Bayreuth und wird es Amt Kulmbach von der Burg, die das am Grunde in die Stadt, die zu Füßen der Burg liegt. Und es ist jetzt nicht mehr ein Vogt, sondern es ist ein Amtmann, der eingesetzt wird. Das lässt sich hier eindeutig greifen. Aber noch einmal grundsätzlich, trotz alles dieses dichten Netzes von Ämtern, haben wir kein geschlossenes Territorium. Wir haben nur ein Territorium non clausum, wie es heißt. Wir haben immer noch den großen Brocken dazwischen, Nürnberg, der Reichsstadt Nürnberg, mit dem reichen, mit dem ausgedehnten Landgebiet. Wir haben die Reichsstadt Winsheim, wir haben Rodenburg, die Reichsstadt mit der Landwehr, wir haben Bamberger Einsprengsel, wir haben Eichstätter Einsprengsel, wir haben die vielen Ritterschaften, die sich den Zugriff der Zollern haben entziehen können. Das heißt, dieses Territorium non clausum bleibt bis zum Ende des Alten Reiches erhalten. Daran ändern auch die reichen Zugewinne während der Reformation, wo tatsächlich sehr viel Kirchengut säkularisiert und eingezogen worden ist. Es kommen völlig neue Ämter dazu, die selbstverständlich eine gewisse Verdichtung bedeuten, aber immer noch sind weiterhin große Sprengsel da. Das bedeutet auch, vor allem, dass kein geschlossenes Wirtschaftsgebiet entstehen kann, was vor allem im Zeitalter des Merkantilismus sich so nachteilig auswirkt. Denn Sie dürfen nicht vergessen, für einen Bauern hat es nichts ausgemacht, ins nächste Dorf, wenn er ging, war in einer anderen Herrschaft. Ja? Man konnte sich also sehr leicht dem Zugriff entziehen. Man konnte keine Grenzpolitik aufbauen, keine Zollpolitik aufbauen. Das war nicht möglich bei diesem zersplitterten Gebiet. Das sind also Dinge, die tatsächlich die ganze frühe Neuzeit weiterhin bespielen. Und nun zum Abschluss noch etwas. Diese Ansbach-Bayreuther Territorien, die ja das Kerngebiet der Zollern gewesen sind, treten zurück ins zweite Gebiet, nachdem die Zoller 1415 zur Marktbrandenburg gehen und dort dann 1701 sogar zu Königen in und dann von Preußen aufsteigen. Das heißt, sie werden so etwas wie Nebengebiete. Dass sie nicht total versinken, ist den Hausverträgen zu verdanken. Und zwar werden schon sehr früh Hausverträge geschlossen. 1372 wird festgelegt, in Franken sollen nie mehr als zwei Territorien sein. Also keine Zersplitterung von Ansbach und keine Zersplitterung von Bayreuth. Und 1585 wird ausdrücklich festgelegt, die zwei Gebiete, ob dem Gebirg und unter dem Gebirg, wie es in den Quellen heißt, sollen für ewig bestehen. Und das entscheidende Hausgesetz ist dann 1473, die Dispositio ad lea, die festlegt, im Hause Hohenzollern sollen nie mehr als drei Linien existieren. Die eine in der Kurmark, in der Mark Brandenburg, die andere in Ansbach und die dritte in Bayreuth. Wenn eine Linie aussterben sollte, sollte die Ansbacher die Bayreuther oder die Bayreuther die Ansbacher werden, was ein-, zweimal passiert ist. Und wenn beide fränkische Linien aussterben sollten, dann sollten nachgeborene Söhne von der Kurlinie in Franken zum Regiment kommen. Das ist auch 1603 passiert. Aber nie mehr eine weitere Aufteilung und Unterteilung als in diese drei Linien. Wenn man Ansbach und Bayreuth vergleicht, dann darf man wohl sagen, etwas grob gesprochen, Bayreuth ist das entschieden geschlossenere Gebiet gewesen. Und zwar allein schon aufgrund der Tatsache, dass es hier gelungen ist, die ursprünglichen Rodungsherrschaften des Adels weitgehend aufzukaufen. Und was ein Adel überlebt hat, kam in die vogtländische Ritterschaft und musste hier die Oberhoheit des Fürsten von Bayreuth anerkennen. Wesentlich mehr zersplittert war Ansbach. Da sind einfach die Gebiete von der Reichsstädte Weißenburg und Rodenburg da. Da sind viel mehr adelige Zungen, die überlebt haben. Da ist das Oberstift von Eichstätt hier, das durchgüftet. Und der wohl wichtigste und entscheidende Brocken, der hier einen Zusammenschluss oder eine größere Zusammenarbeit verhindert hat, war die Reichsstadt Nürnberg mit dem ausgedehnten Rheinsgebiet. Von der Herrschaft her gesehen muss man sagen, dass entscheidend nicht war die Herrschaft über eine Fläche, vor allem nicht im Ansbachischen, sondern dass die Landesherrschaft erwachsen ist und Bestand hatte die ganze frühe Neuzeit hindurch aus einer Bündelung von Hoheitsrechten über Personen. Die konnten manchmal verschieden sein. Es war nicht immer die gleiche Bündelung der Hoheitsrechte, aber es waren die wichtigsten Hoheitsrechte, die Steuerhoheit, die Militärhoheit, die Gerichtshoheit, die mussten gegeben sein. Wobei bei der Gerichtshoheit, ich will das wenigstens kurz anführen, entscheidend war, dass um 1500 nicht mehr das Hohe Gericht wichtig geworden ist für die Landeshoheit, sondern die Vogteigerichtsbarkeit. Und die Vogteigerichtsbarkeit war personenbezogen. Und sie blieb personenbezogen und auf die Vogteigerichtsbarkeit baut das auf, was man im frühmodernen Staat als Polizeistaat bezeichnet. Die bauen alle auf die Vogteigerichtsbarkeit auf und sie blieb gewahrt bis zum Ende des Alten Reichs. Als Hardenberg, als preußischer dirigierender Minister, nach 1791 nach Ansbach und Bayreuth kommt und hier einmal Bestandsaufnahme macht, wie das in Franken so ausschaut, muss er voll Entsetzen feststellen, dass in Franken noch mittelalterliche Verhältnisse herrschen, die er feststellt. Und das war tatsächlich so der Fall. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Jetzt ist die Frage, soll steht das Bedürfnis vielleicht etwas ins Italienische zu übertragen? Bitte? Ja. Ja, wäre vielleicht gut. Gut, bitte schön, wer ist der sein? Allora, per fortuna qui ci si attenete rigorosamente allo schema, quindi è anche facile riepilogare tutto. La relazione riguardava la costruzione territoriale e poi l'organizzazione interna del territorio nei principati di Ansbach e di Bayreuth. La prima parte, il primo punto, riguarda proprio la costruzione territoriale e la politica di conquista, di acquisizione dei territori, che si verifica attraverso una serie di tappe e di linee fondamentali. In primo luogo l'acquisizione del Burgraviato di Norimberga da parte degli Zollern, che sono, diceva il professor Endres, una famiglia, una dinastia di origine abbastanza oscura e arrivata molto tardi nel panorama dei, diciamo, dei signori territoriali della formazione statale e che appunto nel 1191-1192 riesce ad acquisire l'ufficio di Burgravio di Norimberga con i beni patrimoniali che a questo erano connessi. Si costituiscono così da questa acquisizione tre centri patrimoniali che sono attorno appunto a Neustadt-Wilsheim, a Havenberg-Karlsburg e a Pegnitz. La seconda grossa acquisizione territoriale è costituita dal patrimonio ereditario di Merania, che viene acquisito tra il 1248 e il 1260, in seguito all'estinzione della famiglia che appunto deteneva in origine il Ducato di Merania. Attraverso anche l'adozione di una politica matrimoniale che porta appunto a uno dei burgravi di Norimberga a sposare una delle tre figlie dell'ultimo duca e quindi acquisire una parte del dominio. Poi appunto qui ci sono tre sottopunti che sono la vendita delle proprietà borgognone, l'acquisizione della signoria su Bayreuth e il diritto in un certo senso di aspettativa sull'eredità dei Truendinger e degli Orlamünde, che credo siano due famiglie ma non lo so, con i due centri di Kulmbach e di Plassenburg, che vengono poi acquisiti nel 1340. Poi terzo punto, la più importante, dal 1268 la distruzione dell'impero svevo, qui non credo che ci sia bisogno poi di dilungarci più di tanto, con il centro appunto di Norimberga, e quindi l'assegnazione di Zollern da parte di Rodolfo di Asburgo del feudo imperiale di Preußen e Wunsiedel. Quindi nel 1273, e questo è un punto che è stato evidenziato perché è particolarmente importante, la concessione dei comizi a Burgravi, considerato particolarmente importante perché in questo momento il Burgraviato, che era prima un ufficio di tipo militare, si trasforma in ufficio di tipo territoriale e quindi si pongono le basi, in sostanza in una contea, e quindi si pongono le basi per la costruzione appunto di uno Stato territoriale. Quindi la disintegrazione del territorio dello Schlüsselberg tra Norimberga e Bayreuth, che consente nel 1347 agli Zollern di ottenere importanti acquisizioni territoriali, e poi l'acquisizione delle città di Hof e del Regnitzland dagli avvocati, non so come si possa tradurre in italiano, avvocati, va bene, dagli avvocati di Vajda nel 1373. In questo modo il confine, diciamo che il dominio degli Zollern raggiunge i confini massimi dell'espansione territoriale. Però si tratta non di un dominio compatto, ma di una serie di territori, di nuclei di potere, che sono inframmezzati dalla persistenza di dominio nobiliare cittadini, che verranno poi via via acquisiti nel corso di abbastanza poche generazioni dagli Zollern. I mezzi e le vie di queste conquiste sono innanzitutto una politica matrimoniale mirata, che già aveva consentito appunto di acquisire anche il Burgraviato di Norimberga e di acquisire l'eredità meranica. Poi la fortuna e il caso nell'estinzione di molte famiglie, sia dell'alta che della bassa nobiltà. E era stato fatto l'esempio per il Principato di Bayreuth, in questa zona si estinguono tra l'alto e il basso medioevo 22 delle 25 principali famiglie dell'alta nobiltà. E delle 300 e qualcosa famiglie di origine di ministeriali ne rimangono nel XIV secolo soltanto 17, quindi un altissimo grado di estinzione della nobiltà. Poi il terzo punto di forza dell'azione degli Zollern è la conquista di fulcri territoriali, dai quali poi viene condotta una politica di espansione che dice senza considerazione per gli avversari in sostanza. Quindi c'è una progressiva espansione a partire da questi punti di forza. Poi la fedeltà ai re, che ricompensano gli Zollern con la concessione sia di fermi imperiali sia di privilegi. Appunto, comincia col grave di cui si parlava prima, la regalia sulle miniere e la dipendenza diretta come principi dell'impero. Nel 1322 ottengono da Ludovico il Bavaro la regalia sulle miniere, che è molto importante perché la Franconia, che era dominata da loro, costituisce, rappresenta in questo periodo il massimo centro minerario dell'impero. Poi un altro punto di forza è un'ottima politica finanziaria che si basa su una serie di entrate principali che sono innanzitutto i frutti dell'attività mineraria, che produce oro, stagno, soprattutto stagno, ma anche oro, argento e rame nel Fichtelgebirge, che è la zona attorno a Bayreuth, e che viene riconosciuto poi nel 1323 appunto con la concessione della regalia sulle miniere. Quindi il diritto di battere moneta, la regalia appunto sulle monete e il possesso di molte zecche che erano anche alimentate da queste miniere, quindi diritti di dogana e di accompagnamento, cioè gli Zollern controllavano Norimberga, che era il crocevia un po' del commercio nell'impero in questo periodo, in cui confluivano tutte le strade principali sia da est a ovest che da nord a sud, e a partire dal 300 tutte le caravane mercantili che si venivano a Norimberga per recarsi poi alle fiere di Lipsia o di Francoforte dovevano essere esportati in sostanza dai Zollern, e quindi fanno di questo controllo sul commercio in sostanza una fonte fondamentale dei loro finanziamenti. Poi la regalia sugli ebrei e una grande abilità nel compiere trattative finanziarie con i mercanti di Norimberga. Quello che è importante è l'utilizzo di queste ricche entrate, cioè i Zollern se ne servono per comprare dalla nobiltà che attraverso una profondissima crisi economica diritti e proprietà, quindi acquistano immunità, accendono ipoteche, ottengono feudi e diritti di protezione fino addirittura all'acquisto proprio di borghi, di castelli e di città. Questo per quanto riguarda, diciamo, la politica di accorpamento in un certo senso territoriale per raggiungere una costituzione più unitaria. Comunque resta sempre questo territorio, un territorio molto esteso, però anche molto sparso, cioè manca completamente qualsiasi unità, per qualsiasi contiguità tra i vari domini degli Zollern. E tutte queste diverse diciamo, zone di dominio sono tenute insieme attraverso diversi sistemi, in primo luogo diversi elementi di signoria. Quindi la giurisdizione imperiale del Colgraviato di Norimberga, che era una giurisdizione che si estendeva in origine ai vassalli imperiali e che i Zollern cercano di trasformare da giurisdizione a base personale a giurisdizione invece a base territoriale. Poi la storia quota, il diritto di imposizione delle imposte, la signoria su villaggi e su comunità, e la sovranità sulle città, che è confermata e sancita per tutte le città a loro sottoposte con gli ordinamenti cittadini del 1434. Poi la detenzione di regalie, quella di cui si è già parlato, quindi quella di dogane di scorta dei carovani mercantili, la regalia sugli ebrei, la regalia sulle miniere, il privilegio di caccia e il controllo, la sovranità sui boschi e sulle foreste. Quindi la sovranità giurisdizionale, in un certo senso, il diritto di giurisdizione su tutti i sudditi, però è pronto un trattato, cioè non so se si possa dire sudditi fondiari, cioè i residenti su terre di proprietà degli Zollern, che è poi riconosciuto, confermato dall'imperatore come un privilegio imperiale nel 1363. Si servono poi della fondazione e dell'erezione di città, che sono al tempo stesso centri economici e centri amministrativi. Questo soprattutto lungo la frontiera con i domini di Bamberga e in risposta a un'analoga politica condotta dall'altra città. E poi l'esercizio di diritti di avvocazia sopra monasteri e soprattutto sopra l'abbazia cistercense di Heilsbronn, che era la politica della zona. Tutto questo insieme di territori viene organizzato nel XIV secolo attraverso la ripartizione in enter e attraverso appunto l'estensione sul territorio di una fitta rete di enter, che però sono incentrati non su castelli ma su città, che, a cui viene legato l'obbligo di mercato e l'obbligo di ricorrere al tribunale cittadino. In questo modo le città si pongono non solo come centri giurisdizionali, ma anche economici ed amministrativi. Tuttavia, malgrado appunto tutto questo sviluppo, i principati di Bayreuth e di Ansbach non diventano mai un Land, cioè un territorio chiuso, e non lo diventano nemmeno dopo le conquiste che riescono a fare, ad ottenere dopo la riforma in seguito all'acquisizione di beni ecclesiastici, eccetera, e anche il l'accrescimento, l'espessimento del potere, della dominazione che in questo modo si acquisisce. Ecco, anche dopo il passaggio degli Zollern al controllo del Brandeburgo e in sostanza il ritiro da Norimberga, questi territori non vanno soggetti a spartizione in seguito alla, diciamo, alla, alla stesura di una serie di patti dinastici che vietano sostanzialmente la eccessiva ramificazione della dinastia e quindi impongono un massimo per la linea franca della dinastia, poi controllava Bayreuth e Ansbach, un massimo di tre rami principali e poi tutta una serie di patti perché all'estinzione di un ramo sarebbe subentrato l'altro nel controllo del territorio. Ganz herzlichen Dank für diese schöne Übersetzung. Und jetzt ist die Frage, wie wir verfahren. Vielleicht machen wir jetzt erst einmal eine Pause von einer Viertelstunde für den Kaffee und dann sehen wir uns wieder zur Diskussion. Herr Ansbach, gab es ernsthafte Bestrebungen, Nürnberg zu gewinnen? Und wenn es sie gab, woran scheitern sie? Lag es nur an der Stärke Nürnbergs oder bei den Nürnberg auch nichts außerdem? Keiner. Kräfte hinter sich? Und als Siegmund, jetzt eine Spezialfrage, als Siegmund Anfang des 15. Jahrhunderts in Schwierigkeiten kommt, es ist ja doch ein Wagnis, da oben in unserer Macht Brandenburg neu anzufangen. Näher hätte doch gelegen, sich nur Nürnberg gehen zu lassen, für das Geld, das vorgeschossen war. Und dann vieles davor eben aufzubauen. Gab es solche Überlegungen oder hätte man Nürnberg von vornherein damit hauptsächlich im Sinn und gleich gemacht Brandenburg? Die letzte Frage. 1415, also zu Beginn des 15. Jahrhunderts, war Nürnberg nicht zur Disposition gestanden. Nürnberg lebt hier sowohl mit einem seiner wirtschaftlichen Höhepunkte. Es wäre schlichtweg nicht zu verpfänden gewesen, wenn dann hätten die Nürnberger sich selbst wieder aus der Pfandschaft gelöst. Die Ansbacher haben mehrfach versucht, Weißenburg und Dingelsbühl oder auch Rodenburg zu bekommen und sind auch in Pfandschaft eingetreten. Aber die Städte haben sich mit Hilfe Nürnberger Geld jeweils wieder sofort aus der Pfandschaft lösen können. Also Nürnberg stand schlichtweg nicht zur Disposition. Es war zu mächtig, zu reich, zu bedeutend. Dann die andere Frage, später, warum hat man, haben die Ansbacher nicht versucht oder die Zollern versucht, auf Nürnberg zuzugreifen? Das Verhältnis zwischen den Zollern und der Stadt Nürnberg ist sehr zwiespältig. Sie sind, die Zollern, Burggrafen auf der Burg, über der Stadt und haben auch mit dem Recht des Burggrafen etliches an Hoheitsrechte in der Stadt gehabt. Aber bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts haben die Bürger diese Städte abgekauft. Die Burggrafen Schlittberg, diese Rechte abgekauft. Ja? Die Stadt war finanziell zu stark, von den Burggrafen diese Rechte abzulösen. Und sie haben alles, was die Burggrafen an Rechten in der Stadt haben, aus der Stadt rausgedrängt. Am Schluss sogar ihnen abgekauft, 1427, das war aber schon nachdem sie nach Brandenburg ausgegriffen haben, die Burg Grafenburg schlichtweg abgekauft. Und Versuche, die Stadt einzukassieren, sind gescheitert im sogenannten Ersten Markgräfenkrieg, als hier Ansbach und der Markgraf Albrecht Achilles versucht hat, militärisch sich die Stadt einzuverleihen, ist gescheitert an einer Koalition, die sich sofort bildet zwischen Würzburg, Bamberg und der Rheinstadt Nürnberg, denn die waren daran interessiert, nicht ein zollerisches Herzogtum Franken entstehen zu lassen und haben sofort hier dieses Kräftegleichgewicht, das im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts entstanden war, geschützt. Und da scheitert er und seitdem gibt es keinen Versuch mehr, bis hin zu Hardenberg 1786. Und da hat die Reichsstadt Nürnberg sogar diesen Unterwerfungsvertrag schon unterschrieben, den Hardenberg aufgesetzt hatte. Aber Berlin hat diese Unterwerfung, die Eingliederung der Reichsstadt in das jetzt preußische Ansbach-Bayreuth verworfen. Einmal, weil man es nicht mit dem Kaiser sich anlegen wollte. Kaiser war immerhin ja immer noch der oberste Schutzherr der Reichsstadt. Und zum anderen ist er erschreckt über die hohen Schulden, die Nürnberg auszuweisen hatte, die er damit hätte übernehmen müssen. Und damit hat Berlin diese Unterwerfung abgelehnt. Aber das war der letzte Versuch. Das ist ganz spät. Wollen Sie diese Gespräch kurz übersetzen oder sich kennen? Ja, also die Frage war, darf es. Also meine Stelle von den Nativen, die Christian in Nürnberg, da parte dei Zoller un Pono, e se c'erano perché non ha funzionato poi. E allora ci sono stati una guerra aggiustata, però una unica guerra che non ha avuto successo. Perché c'era una coalizione fra Würzburg, Bamberg e Nürnberg che erano interessati che l'equilibrio lì in quella zona rimaneva come era e non volevano che nascesse un capo della Franconia in questa zona. E poi c'erano, perché poi hanno preso la Mark Brandenburg e non Nürnberg quando avevano la possibilità all'inizio del 400? Perché in questo momento Nürnberg non era già così forte, soprattutto economicamente, era al culmine e non c'era nessuna possibilità di avere Nürnberg. Perché Nürnberg aveva tutti i soldi, anche se fosse dato il pegno, che si poteva liberare da solo. E poi c'erano dei tentativi invece di acquistare città più piccole, tipo Weissenburg e Rotenburg, e anche questi con i soldi di Nürnberg si sono liberati. Perché anche Nürnberg era interessato all'equilibrio in questa zona. E Nürnberg, già nella seconda metà del 200, è riuscito anche a acquistare tutti i diritti che avevano i Zollern con l'ufficio del Burggraf nella città stessa, e fino a acquistare già tutti quanti, nel 1427 addirittura ha comprato il castello che i Zollern nella città di Nürnberg. E l'ultimo tentativo di acquistare Nürnberg è stato nel 1786 e Nürnberg aveva già firmato il contratto, però poi Berlino non l'ha firmato Berlino perché sia perché non venivano problemi con l'imperatore che era ancora il nominale superiore di Nürnberg e sia perché Nürnberg aveva tantissimi debiti che avrebbero dovuto prendere pure. Schönen Dank. Herr Klein. Es war mir sehr interessant, in wie einen starken Grad dieser fränkische Staat ein Staat war. Das heißt also eine Organisation, bei der die Gerichtsbarkeit vor allen Dingen in jeder Hinsicht in der Hand des Fürsten lag. Das heißt also, es ist ein sehr hoher Grad von Staatlichkeit in diesem Lande zweifellos gewesen, bei sehr geringer Geschlossenheit. Denn das Territorium war ja in dem einen Fall so, in dem Bayreuth, glaube ich, geschlossen, oder ja, in Ansbach offen. Das heißt also, ein geringer Grad an Geschlossenheit, aber in dem Ganzen ein hoher Grad an Staatlichkeit. Nun sind diese Hohenzollern 1415 nach Brandenburg gekommen, in ein Land, über das ich erst morgen sprechen werde, und trafen nun hier auf völlig andere Verhältnisse, überhaupt auch nicht von Ferne zu vergleichen. Das Land geschlossen, kann man schon sagen, mit wenigen Ausnahmen. Die Bistümer spielten eine Rolle, die eingelagerten Bistümer spielten eine Rolle, die eine Grafschaft spielte eine Rolle, aber nicht entscheidend. Aber das ganze Land auseinandergebrochen im Grunde zwischen großen Gebieten des landesherrlichen Normaniums, wo der Landesherr alle Funktionen der Gerichtsbarkeit, der Steuerbarkeit und alles, was dazugehört, in seiner Hand hat. Dann daneben aber noch ein gewaltig großer Teil, in dem nun das ganze Land auch wieder in Hinsicht auf Gerichtsbarkeit, in Hinsicht auf Steuern, in Hinsicht auf die Forderung zu Kriegsdiensten, dem Adel unterstand, adligen Gebieten. Das heißt also, es liegt eine völlig andere Struktur hier vor, geschlossen, aber in sich sozusagen geteilt, im anderen Fall nicht geschlossen, aber einheitlich in einer Hand. Ich frage Sie, ob diese sehr unterschiedliche Art des vorgefundenen Substrats, wie man sagt, der Herrschaft, eigentlich auch bewusst reflektiert worden ist. Ob diese Dinge in den Quellen, die Sie kennen, reflektiert worden sind. Wusste man das, wie unterschiedlich das war? Man muss dazu sagen, dass die preußische Geschichtsschreibung, die von Berlin ausgeht, immer sehr stark Brandenburg und die anderen norddeutschen Gebiete vor allen Dingen in den Blick fasst und die fränkischen sozusagen so als Reste, die man vernachlässigen kann, behandelt. Das kann man wohl im Wesentlichen sagen. Daher ist die Frage also sozusagen eines Preußen, wenn ich mich mal so bezeichnen darf, an einen Franken hier also, glaube ich, gerechtfertigt. Und ich würde Ihnen dankbar sein, wenn Sie dazu etwas sagen. Als die fränkischen Zollern in die Mark Brandenburg kamen, waren sie schlichtweg entsetzt. Zum einen stellten sie einen absolut aufsässigen, undisziplinierten, hinterhältischen Adel fest, mit dem sie sofort in Streit kamen. Und zum anderen hatten sie tatsächlich lange mit diesen Verhältnissen zu kämpfen. Es war nicht zuletzt Albrecht Achilles, der ja die drei ein letztes Mal in einer Hand vereinigt hat, der seinen Regierungsschwerpunkt bewusst nach Franken verlegt hat, auch nachdem er im ersten Markgräflerkrieg gescheitert war, Nürnberg einzukassieren, bleibt er schwerpunktmäßig in Franken und regiert Brandenburg nur von weiter Ferne, weil er über dieses hinterhältnerische Land, ein rückständige Land, mit dem er absolut nicht zurechtgekommen ist, nicht viel am Hut hatte. Und das ändert sich tatsächlich erst am Ende des 15. Jahrhunderts, als die drei Linien konsequent ihren Weg gehen. Das sind eben die Franken, die ihren eigenen Weg gehen, und die Linie in Brandenburg muss sich selbst ohne Rückendeckung aus Franken mehr oder weniger dort selbst durchsetzen. Und das dauert ja dann das ganze 16. Jahrhundert hindurch, bis die mehr oder weniger in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einigermaßen der Adel diszipliniert war. Und so dass man in etwa hat dort so etwas wie ein Regiment aufziehen können. Und die Verhältnisse zwischen den fränkischen Linien und den brandenburgischen Linien ändern sich eigentlich erst nach dem 30-jährigen Krieg, als Brandenburg-Preußen den großen Aufstieg erlebt, wobei die Franken aber im 18. Jahrhundert immer noch, und das ist interessant, vom Selbstverständnis her sich gleichrangig empfanden und gleichrangig fühlten wie die Linie in Berlin. Und es gibt Schreiben, das ist von dem Markgrafen von Ansbach an seinen lieben Schwager Friedrich dem Großen in Berlin, die also hier auf die Gleichrangigkeit kommen, die also den alten Fritz dazu verleihen, spöttisch anzuordnen, dass diese Briefe extra im Archiv aufgehoben werden müssten, um spätere Generationen auch noch ergötzen zu können. Also der lacht inzwischen über die Verwandtschaft in Franken. Aber es sind Entwicklungen, in denen sie den Anfang der Jahrhunderte gänzlich anders aussahen. Darf ich nur noch zur Ergänzung sagen, in Brandenburg hießen die aus Franken kommenden Hohenzollern, man nannte sie Nürnberger Tant. Tant ist Lumpen oder so etwas so. Tant ist die allerlei Ware. Das ist also das, was man so für das Haushaltsgerät braucht. Nürnberger Tant geht durch alle Land. Das sind Gebrauchsgegenstände, die man überall in der Welt verkauft. Das war das bekannteste aus Franken. Ja? Das darf ich nicht zurückführen. Aber das waren Wellen offensichtlich zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Und sagt, wir mussten sehr von den Bäumen runterholen. Ja? Also da war echt ein Kulturunterschied vorhanden. Und die Franken haben dort Kultur so erlebt. Und den Großteil der Adeligen, die nach Brandenburg kamen, haben ja sehr schnell wieder den Rückzug angetreten. Und Sie hatten recht damit. Ja. Ja. Eingenommen, aber das ist der erste große Kanone. Ja, genau. Ja, una stato molto forte, nonostante che il territorio non era chiuso di Franconia, perché tutta la distruzione apparteneva al Signore, e si trovava appunto una grande intensità di Stato. di Staatlichkeit. E poi la domanda era quando questi Franconi sono arrivati nel 1415 a Brandenburgo, che era un territorio chiuso, oppure alcuni vescovati e anche della nobiltà, però in fondo il territorio era chiuso e al Signore spettavano tutti quanti i diritti importanti di Cassazione, di giurisprudenza e di militari. E la domanda era se questo strato diverso, questo sostrato diverso della nobiltà e questo stato, è stato ci sono fatti delle riflessioni o no? La risposta è che erano spaventati i franchi quando sono arrivati in Prussia perché hanno trovato una nobiltà che non hanno detto che vive ancora sugli alberi, ma che vivono i cani da orsi e cose del genere, e che la nobiltà era molto indisciplinata, molto arretrata, e per questo uno dei duchi addirittura ha messo ancora il suo punto di gravidanza della suo dominio in Franconia, perché non voleva occupare il governo di Brandenburgo. E questo cambia soltanto alla fine del XV secolo, quando le tre linee vengono separate conseguentemente, tra Ansbach, Bayreuth e Brandenburgo. E fino alla seconda metà del XVI secolo dura il processo di una disciplinazione della nobiltà del Brandenburgo. Poi questi Franconi si sentivano ancora dello stesso rango anche nel XVIII secolo, nonostante che la Prussia dopo la guerra dei 30 anni ha fatto la sua grande ascesa. E poi citava Federico il Grande, che ha detto addirittura queste lettere dei franconesi bisogna conservarle, così li ridano anche le future generazioni sulle loro prese. E poi c'era un'altra battuta, che questi franconi ci chiamavano questi della Franconia puntani, che sarebbe delle minuzie, minutane, roba da casalinghe, qualcosa del genere. Dankeschön, Herr Janssen. Ich habe eine Frage. Wenn man Ihre Ausführungen hört, kann man ja erkennen, was sich unter den uns geläufigen der Ämterverfassung alles verbergen kann. Es sind ja völlig differente Verhältnisse, je nachdem, wo man hinguckt. Stimmt mein Eindruck, dass die Ämterverfassung, die in Ansbach bei Reuth als Organisation über das Territorium gelegt hat, ja praktisch nur die Funktion hatte, sozusagen die Hoheitsrechte, die fürstlichen Hoheitsrechte organisierend zu bündeln und, wenn Sie so wollen, auszuüben und zu verwalten. Es fehlte offenbar diesen Ämtern, korrigieren Sie mich, wenn ich direkt habe, jene dynamisierende Funktion, die auf die Territorialisierung, die aktive Territorialisierung, mit der Ämterbildung etwa im Westen des Reiches verbunden war, etwa den skandinavischen Bajage oder auch den Ämtern in dem Gebiet, das ich berichtet habe. Denn diese Ämter hatten ja die Funktion, sich flächenhaft sozusagen auszuformen, indem konkurrierende Gewalt in den Ämtern ausgeschaltet wurden. Etwa, dass also innerhalb der Ämter im 15. Jahrhundert ist also völlig durchgesetzt, dass die Amtsuntertanen flächenhaft etwa zum Aufgebot bestellt werden. Gleichgültig, welches Herrn und welches Herrn Sie sehen. Das ist ja sozusagen eine gewisse auf die Territorialisierung hin, Staatlichkeit hin, dynamisierende Funktion der Amtsbildung, während bei Ihnen ja offenbar mehr die organisierende, verwaltende Funktion also eine Rolle spielt. Das ist völlig richtig gesehen. Und zwar muss man vor allem im Ansbachischen noch unterscheiden, dass es zwei Kategorien von Ämtern gab, die zwar in der Regel den gleichen Amtssitz hatten, aber nicht identischen Stände sein mussten, die Jurisdiktionalämter, die also hier die Jurisdiktion verwaltet haben, und die Kameralämter. Sodass wir sehen, es gab im Endeffekt nur, oder sie waren die unterste landesherrliche Ebene, die also die Herrschaft des Landesherrn hier zu organisieren und durchzuführen haben. Steuerungsrecht einzogen, die für die Wirtschaftspolizei wahrnahmen und solche Sachen. Aber dass sie eigene Dynamik entwickelt haben, ist mir nicht begegnet. Sie ist nur die unterste Verwaltungsebene. Also eine flächige Gliederung dieses Gebietes. Ja. Aber porös, ne? Bitte? Porös. Ja, das ist ganz einfach. Porös. Weil sie letztendlich personalbezogen sind. Ja, das ist das Entscheidende. Sie können in dem gleichen Dorf, das zu dem Amt sowieso gehört, eben auch noch drei bambergische Untertanen haben und drei reichsritterschaftliche Untertanen haben. Ja? Obwohl das Amt, obwohl dieses Dorf zum Amt, meinetwegen Weichenfeld oder so etwas gehört. Und dem hatte der Amtmann nichts zu sagen. Den hatte er überhaupt nichts zu sagen. Das konnte zum Beispiel sein, dass er gewisse Hoheitsrechte dort hatte, dass er das Recht hatte, meinetwegen gewisse königliche Rechte, Patronatsrecht oder so etwas ähnliches. Das wäre möglich gewesen. Ja. Aber die Mehrheit der Ämter und die Mehrheit der Bewohner dieses Dorfes unterstand diesem ansbachischen Amt. Ja, bitte. Entweder heißt das, dass also diese fremdherrschen Untertanen, also ganz gewöhnliche, dass diese fremdherrschen Untertanen nun ganz gewöhnliche Bauern unter anderem waren, nicht etwa, sagen wir mal, die Besitzer eines etwas herausgehobenen oder abgesonderten Hofes, über das sie Mainzischen gelegentlich mal haben, sondern einfach auf einer Ebene mit dem anderen Untertanen, so Tür an Tür. Genau so ist es. In dem gleichen Dorf kann es sein, wir haben Dörfer, in denen 7, 8 verschiedene Grundherrschaften tätig sind, Besitzrechte hatten. Das konnte 3 bis 4 unterschiedliche Vogteiherren sein. Der eine Hof, 2 Höfe gehören zu der Vogtei, die anderen 2 Höfe gehören, obwohl sie andere Grundherrschaft sind, zu der Vogtei. Das Gleiche kann sein, dass die hohe Gerichtsbarkeit woanders hingehört. Entscheidend in der frühen Neuzeit, das entwickelt sich ja dann erst in der frühen Neuzeit, ist die Dorf- und Gemeindeherrschaft. Denn da wird das geregelt, was das Dorf als Gesamtheit betrifft, die Wirtschaftsgemeinschaft. Und wer diese Dorf- und Gemeindeherrschaft besitzt, der besitzt auch mehr oder weniger die Landeshoheit über dieses Dorf. Obwohl die Bauern unterschiedlich woanders hin steuern konnten. Diesen letzten Punkt, der jetzt zur Sprache kam, den sieht man auch, also das Phänomen der Vielherrigkeit, vielherrige Dörfer. Das ist vielleicht eine ganz besondere Struktur, aber in Franken eigentlich. Ich glaube, sonst gibt es das nirgendwo in Deutschland. Und vielleicht, Frau Groß, wenn Sie diese Geschichte auch mit berücksichtigen, nicht? Das ist also der Gipfel der Zersplitterung, der Herrschaftszersplitterung in Deutschland. Also ich habe das bewusst vermieden, weil es wirklich kompliziert ist, wenn man da reingeht, aber vielleicht als fränkisches Spezifikum sollte man es wirklich einmal vorführen. Allora, la domanda era se questa ente verfassung porta anche a una funzione di dinamismo, come l'abbiamo visto per esempio a Malta, dove gli ente erano stati fatti anche per escludere dei poteri di concorrenza nello stesso ambito. E la domanda era se una cosa così c'era anche in Francia. E lì invece non c'è. L'AMPLI è solo un'organizzazione del territorio e non ha nessuna funzione di dinamismo contro altri poteri. E poi la fine del discorso era che in un paese, in un villaggio, per esempio, ci possono essere vari signori con dei diritti. Però l'importante è avere la signoria su un villaggio o sulla comunità, perché così la regolazione della vita interna del villaggio o della comunità spetta a questo signore. E anche se magari due contadini appartengono a un altro, non ha molta importanza poi in fondo. Però ci sono, poi è stato fatto degli esempi, ci sono anche 7, 8 diversi signori che hanno potere su 2 o 3 contadini in un certo villaggio. E questo si chiama varie signorie, qualcosa del genere, che è un caso specifico della Franconia. Forse lei trova una parola più precisa. In tedesco si chiama Vielherrigkeit, vuol dire molti signori. mentre la signoria superiore è stata definita Landeshoheit. Questo è Landeshoheit. Io tu. Ecco, su questo problema dei signori territoriali, piccoli signori territoriali in concorrenza con queste dinastie che si affermano come Landesherrschaft. Ecco, questo mi chiede, sono due o tre domande collegate, cioè spesso quando si parla della formazione di un territorio oppure della affermazione di una dinastia si citano alcuni degli elementi che ha citato lei, per esempio l'estinzione di stirpi signorili oppure i matrimoni fortunati, no? Oppure delle conquiste. Ecco, questa cosa mi colpisce sempre un po', perché io credo che il processo di estinzione di famiglie signorili sia continuo, cioè non ci sono dei momenti in cui si estinguono di più, chiedo, non so. Cioè, mi sembra che il problema sia non tanto che si estinguono delle famiglie signorili, quanto il fatto che estinta una famiglia signorile, la valenza territoriale di quella famiglia si perde a favore di una potenza egemone. Cioè non è quindi il fatto di una crisi di piccoli signori, è il fatto della crisi di una dimensione minuta di poteri territoriali. Quindi il problema non è attraverso quali mezzi questo avviene, ma come mai, diciamo, questa ramificazione di piccoli poteri territoriali cede, viene meno, di fronte, non, ieri sera dicevo a una politische Verdictum, non so, complessiva, per cui si arriva, non so, a un'intensificazione della Herrschaft, non so se è così. Ecco, questa è una anche i matrimoni, credo che i matrimoni fortunati nella storia di una dinastia ce ne sono sempre dei matrimoni sfortunati, però a un certo punto acquistano una valenza territoriale, cioè fanno guadagnare sistematicamente dei territori. Questo avviene in un determinato contesto, nei matrimoni c'erano anche prima forse. Ecco, questa è una domanda, non so se mi sono spiegato. L'altra domanda è questa: dopo l'affermazione della egemonia delle zone in questa regione, esistono tuttavia dei signori territoriali sottoposti in zona. Però, questa è una domanda, chiedo qual è la loro condizione rispetto alla superiorità delle zone. Qualche cosa è emerso, mi sembra, dall'ultima risposta. Volevo qualche maggiore notizia per capire la differenza fra questa Niederadel dopo l'affermazione degli Zoller e la Niederadel che c'era prima dell'affermazione degli Zoller. Che mi sembra un po' stimolante. Also die Frage war, nach dem Verhältnis der kleinen Landesherren, nach dem Verhältnis der kleinen Herren zu den Landesherren. Und zwar war die Frage, also eigentlich diese herrschaftsbildenden Sachen, wie sterben bestimmte Familien aus oder Hochzeiten oder die Eroberung, das gibt es doch eigentlich immer. Also es gibt immer Familien, die aussterben, nicht nur in dem Zeitraum. Und die Frage ist also nicht, wie die aufstrebende Macht die einen verleiht oder diese Ländereien übernimmt, sondern warum gerade in diesem Moment die kleinen Herren also diesen Prozess der Verdichtung nachgeben. Und gerade in diesem Moment auch die Hochzeiten, die ja auch eigentlich immer stattfinden, in diesem Moment zu dem Gebietszuwachs für diese aufstrebende Macht führen. Und dann die eher zweite Frage ist, gibt es noch, also es gibt ja noch kleinere Kerne unter den Zollern und in welchem Verhältnis steht dieser Niederadel zu den Zollern und in welchem Verhältnis steht er vor ihrem Aufstreben zum Landesherrn und danach? Habe ich schon richtig verstanden. Die Sache ist die, wir haben im Spätmittelalter, 13. und 14. Jahrhundert, eine oder ins 15. Jahrhundert hinein eine Adelskrise, wie man es so pauschal bezeichnet. Der Niederadel steckt nicht nur in existenziellen Krisen, sondern er steckt auch in wirtschaftlichen Krisen. Er steckt im existenziellen Wesen, weil er von oben und von unten angefochten wird. Von oben durch die Landesherrschaft, die alles versucht, diesen Niederhagen in ihre Territorien einzubauen, und von unten durch das aufstrebende Bürgertum der Städte, was nicht zuletzt zu Raubrittertum und ähnlichen Verfällen führt. Das heißt, von oben her versucht der Landesherr, den Adel einzubinden und ihn auch für sich dienstbar zu machen. Und dabei kommt ihm zugute, dass diese vielen Familien aussterben. Zum Teil, weil sie in die Kirche gehen und da versorgt werden müssen, einfach genealogisch ausbluten. Zum Teil werden sie von oben her vom Landesherrn einfach aufgekauft. Sie müssen die Burgen öffnen, sie müssen gegen Geld die Burghut übernehmen. Da gibt es verschiedene Formen, das zu machen, bis hin zum schlichten Kauf, weil der Adel nichts anderes machen kann. Und dann tritt er in Fürstendienste ein und wird ein Amtmann im Endeffekt in dem Bereich oder in einem benachbarten Bereich, wo er bisher seine Burg stehen hatte und wo auch der Burg dieses Verhältnis existiert oder bestimmt das ganze späte Mittelalter. Nach dem 16. Jahrhundert funktioniert dieses System nicht mehr, weil der Adel in die Reichsritterschaft in unserem Raum geht. Das heißt, er schließt sich zusammen zu einem Ritterbund und tritt als Reichsritter unter den unmittelbaren Schutz des Kaisers. Wie er, Sie haben gestern oder vorgestern das bereits angesprochen, allein bereit ist, karitativ Subsidien zu bezahlen, weil er nicht die Steuern über den Weg der Landesherren bezahlen will. Und wenn jetzt Familien aussterben, dann beerben die sich untereinander. Der Landesherr kommt nicht mehr zum Zug. Der Landesherr ist, selbst wenn Familien aussterben und selbst wenn Heiratspolitik betrieben wird, ist der Landesherr ausgeschlossen, weil die Reichsritterschaft, die sich jetzt gebildet hat, eine eigene Schicht unter sich bildet. Ja, und damit ist der Zugriff des Landesherrn nicht mehr möglich, weil der Kaiser als Schutzherr darüber wacht und die Ritterschaft sich gegenseitig beschützt, beerbt und untereinander hat. Das System, was im 14. und auch noch im 15. Jahrhundert funktioniert hat, wenn eine Familie ausgestorben ist, funktioniert ab der Mitte des 16. Jahrhunderts nicht mehr, weil es die Reichsritterschaft gibt. Und hier bei uns im Bayreuthischen kommt noch dazu, dass dieser relativ arme Adel, Fichtelgebirge und Frankenwald, relativ arme Adel, sich nicht an die Reichsritterschaft anschließt, sondern zu dem Sonderbündnis der vogtländischen Ritterschaft sich zusammenschließt, praktisch die gleichen Rechte und Privilegien besitzt wie die Reichsritterschaft, aber die Hoheit des Landes anerkennt. Aber der Landesherr, der Fürst in Bayreuth, kann sie nicht mehr beerben und nicht mehr unterdrücken. Er muss diesen geschlossenen Kreis der vogtländischen Ritterschaft respektieren. Also man kann nicht die Verhältnisse des Spätmittelalters auf die Frühneuzeit übertragen, weil es die Reichsritterschaft inzwischen gibt. Che avete proprio prima, la risposta dice che nel XIII e quindi dal XIII al XV secolo c'è una crisi della nobiltà locale in questa zona, nella Franconia. È una crisi che riguarda soprattutto la bassa nobiltà ed è sia una crisi esistenziale, in quanto questa bassa nobiltà è combattuta dall'alto, dall'espansione della signoria territoriale, del signore superiore, e dal basso, dallo sviluppo della borghesia cittadina, ed è una crisi anche economica. Di questa crisi sia economica che esistenziale approfittano i signori territoriali che fondamentalmente cercano di sfruttare questa nobiltà territoriale per i propri scopi, acquisendo anche, approfittando della crisi economica, acquistando proprio per denaro diritti detenuti da questa nobiltà, costringendola ad aprire i castelli, a concedere dei diritti, a cedere dei diritti propri ai signori territoriali. Anche acquisendo o acquistando i loro feudi quando si estingue la famiglia che li detiene e poi anche appunto attraverso la politica matrimoniale. Ma questo sistema smette di funzionare nel dopo il XVI secolo perché la nobiltà, la bassa nobiltà si trasforma in Reichsritterschaft, cioè in cavalleria imperiale ed è quindi sotto la diretta protezione dell'impero. e si trasforma sostanzialmente in un ceto chiuso, e quindi quando anche le famiglie si estinguono, una famiglia si estingue, l'eredità dei beni della famiglia deve comunque avvenire all'interno di questo ceto. E viene in questo modo messo fuori gioco il Landesherr in sostanza. E anche i matrimoni devono avvenire all'interno di questo ceto. Quindi questa politica matrimoniale e diciamo questo gioco sull'eredità di queste famiglie non è più possibile. Nella zona del Fichtelgebirge invece la nobiltà relativamente povera non diventa Reichsritterschaft, ma Hochländische Ritterschaft, cioè un tipo di nobiltà che è sempre un ceto chiuso, però riconosce la superiorità del signore territoriale. Però anche in questo caso le limitazioni sull'eredità e sui matrimoni valgono, quindi è riconosciuta nominalmente la supremazia del signore territoriale, ma non sono più possibili questi giochi. Thank you, Sven. Was uns eben geschildert worden ist von Herrn Endres, ist sicherlich zutreffend, aber auch hier muss man wieder sagen, es ist auch wieder verschieden in den einzelnen Gebieten. Ein Punkt, der hier bedacht werden muss, der ist vielleicht allgemein, ist die Veränderung auch im Kriegswesen. Man muss natürlich die Artillerie mitsehen, die Artillerie, die Sie ja hier in Italien so schön entwickelt haben, die dann aber nach Deutschland herüberkommt, und nun von den Landesherren, die über ganz andere wirtschaftliche Potenzen verfügen als die einzelnen Adligen, denen ihre Burgen kaputt schießt. Die Burgen, auf denen sonst die adligen Kräfte sitzen, werden kaputtgeschossen, nicht wahr? Und dann ist ein Faktor sicherlich da, der die Unterwerfung dieses Adels auch noch generell unterstützt. Dann kommen einzelne andere Dinge hinzu. Was man bedenken muss, ist natürlich auch in einem etwas größeren zeitlichen Zusammenhang die Reformation. Die Nachfolge der Reformation, die Nachfolge der katholischen Kirche als eine Macht, die auch weltliche Rechte in großer Masse verwaltete, das sind in der Regel nicht die Adligen gewesen, sondern eher die Landesherren. Eher die Landesherren, die nun hier noch große kirchliche Liegenschaften und Rechte an sich gebracht haben im 16. Jahrhundert, wobei man aber auch wieder unterscheiden muss, dass es deutsche Staaten gibt, in denen die eigentlichen Gewinner ebenso der Adel gewesen ist, wie etwa im Fall Mecklenburg, wo ein starker Adel und eine schwache Landesherrschaft dann sozusagen sich auf einen Mittelweg einigen. Sonst ist das aber in der Regel stärker doch den weltlichen Landesherren zugefallen, die ja auch die Nachfolge der geistlichen Gerichtsbarkeit in hohem Maße antreten in diesen Gebieten. Wenn dann ein Landesherr gute, sparsame Politik machte, konnte er auch als wirtschaftlich überlegen erhebliche Teile auch des Adels noch schwächen. Etwa in Sachsen der berühmte Kurfürst August II. Im späten 16. Jahrhundert, der nun in einem ganz großen Stil adlige Rittergüter aufkauft und seinem eigenen Herrschaftsbereich, sowohl seinen wirtschaftlichen wie seinen politisch-rechtlichen Herrschaftsbereich für ihn einbezirkt. Es sind also viele Gründe, aber sie sind verschieden. Hier in diesen Gebieten sind aber adlige Korporationen dieser Art, wie sie für Franken wichtig sind, also Übertritt in die Reichsritterschaft oder Bildung einer großen, mächtigen, adligen Korporation in dieser Weise nicht gewesen. Wenn nicht die Landstände so organisiert waren, dass hier in den Landständen, in den Landtagen, der Adel eben die Gesetze stark mitbestimmte, wie es beispielsweise in Mecklenburg und in Brandenburg gewesen ist und in Sachsen erst zu einer etwas späteren Zeit im 17. Jahrhundert sich dann auch durchzusetzen begann. Es sind also noch mehrere Punkte und sie sind zum Teil genereller Art und zum Teil sind sie spezifischer Art für die deutschen Territorien, die diesen Übergang, diese Übermacht der Landesherren ermöglicht haben. Ja, schön, ne? Wollen Sie? Niente, anche per questo, cioè questo rapporto tra signore superiore e nobiltà locale ci sono differenze da luogo a luogo. Per esempio, in alcuni casi entra in gioco il problema del possesso dell'artiglieria. Cioè, se il signore superiore detiene il controllo dell'artiglieria, chiaramente ha facilmente, può acquisire facilmente il controllo anche sui centri di potere e anche distribuire materialmente i castelli della nobiltà minore. In altri casi è importante anche considerare gli effetti della riforma. Ad eccezione del Mecklenburgo, in cui la maggior parte dei beni del clero, dei beni secolarizzati, vanno alla nobiltà, nella maggior parte delle aree tedesche questi beni vanno per lo più a beneficio dei Landesherren e quindi aumentano ulteriormente la loro forza. Inoltre può essere importante anche la supremazia economica del Landesherr. Se effettuava una politica economica accorta, poteva sicuramente acquisire la supremazia economica rispetto al resto della nobiltà locale e quindi in sostanza esercitare un'ulteriore pressione su di questa. E inoltre anche la formazione di questi ceti chiusi, della Reichsritterschaft, eccetera, non avviene in tutte le zone. In altre invece la nobiltà si inserisce nel sistema cetuale, nel sistema degli stände ed agisce all'interno di questo. Darf ich vielleicht zwei, drei Bemerkungen zu dem, das auch was Herr Klein ausgeführt hat? Die Rauchritter spielen selbstverständlich im Fränkischen auch eine Rolle. Und da gibt es zwei, drei Anläufe, um das Rauchrittertum zu beseitigen. Das eine ist schon am Ende des 14. Jahrhunderts. Da ist also, werden eine Vielzahl von Rauchritterburgen richtig gegen die Schilder mit der Artillerie runtergeschossen. Der nächste große Zug ist 1521, aber die treibende Kraft gegen die Ritter ist immer Nürnberg. Die Kaufleute sind es. Denn die Landesherrschaft ist von den Raubrittern ja nicht belästigt. Ja? Das sind Standesgenossen, die muss zum Teil muss die richtig gehen, überredet werden, wenigstens in etwa aktiv zu werden. Die Nürnberger haben sich inzwischen zu vorzüglichen Artilleristen entwickelt und galten als besten Artilleristen mit. Und die haben also gerade bei den Strafzügen 1521 alles dran gesetzt, um die Raubritter runterzuschießen und sind keineswegs von den Landesherren unterstützt worden. Und bei der Reformation, das ist ein Punkt, den man unbedingt beachten muss, welchen reichen Gewinn zum Protestantismus übertreten oder zum lutherischen Glauben übertreten Landesfürsten gemacht haben. Denn es wurde ja alles Kirchengut innerhalb des Bezirkes, wurde ja sequestriert und alle Klöster wurden in neue Klosterämter umgewandelt, sind also nicht einverleibt worden, sondern als Klosteramt bestehen sie weiterhin. Aber die Einnahmen kommen dem Landesherrn zugute. Und nun darf nicht übersehen werden, das Jus Reformandi wird auch der Reichsritterschaft zugestanden. Die Reichsritter gehen so weit, einige Reichsritter, dass sie ihr eigenes Gebetbuch drucken lassen. Ja? Also da gibt es dann ein Eckloff-Steinisches Gebetbuch in Kumreuth. Ja, die Gemeinde muss danach singen und sie muss auch das Kirchengebet für den Reichsritter beten. Das gehört dann dazu. Was logischerweise dazu führt, dass die im Bereich des Hochstifts Bamberg und der Würzburg ansässige Reichsritterschaft mehrheitlich zum Protestantismus vertritt, um sich vor dem Zugriff des Landesherrn besser zu schützen und abzusetzen. Und umgekehrt, in Ansbach bleibt man mehrheitlich beim alten Glauben, um sich vom Landesherrn wieder durchzusetzen. Und die meisten adligen Familien machen es so, dass der eine zwei katholisch bleibt und der andere evangelisch wird. Denn wenn man katholisch bleibt, hat man Zugriff auf die Pfründen, auf die kirchlichen Pfründen und Domherrenstellen. Und damit kann man langfristig am besten überleben. Zu den Landständen, die ich bewusst herausgelassen habe, darf ich sagen, sie spielen in Ansbach und Bayreuth nur eine geringe Rolle. Im Spätmittelalter sind die üblichen Vertreten, der Adel vertreten, die Kirche, die Prälaten vertreten und die Städte vertreten. Mit der Reformation scheiden die Prälaten aus und mit der Reichsritterschaft oder der Bildung der Reichsritterschaft scheidet der Adel aus, sodass zurückbleiben die relativ schwachen Vertreter der Städte und der Märkte und die haben nichts zu sagen. Schönen Dank, Herr Janssen. Nur ganz kurz zu der Frage des Adels noch. Ich glaube, für die entscheidende Phase der territorialen Bildung im 13. Jahrhundert muss man sehr scharf zwischen dem belasteten Adel unterscheiden, der allein den werdenden Landesherrn Konkurrenz machen konnte, und dem ritterschaftlichen Adel, der ministerialische Adel war. Zwischen beiden gab es kein Konnubium. Ja. Das muss man feststellen. Der ritterschaftliche Adel, das heißt jener Adel, der später weitgehend Reichsritterschaft wurde, weil wo er nicht landsässig gemacht wurde, oder die ritterschaftliche Kurie, die den Landständen bildet, dieser ritterschaftliche Adel konnte zwar ausgekauft werden, aber man konnte das nicht anheiraten, denn man heiratete nicht miteinander. Das waren zwei völlig ständig verschiedene Schichten. Das muss man immer im Kopf behalten. Und wenn man dies voraussetzt, dann die These von Herrn Endres kann man nur beipflichten. Die Territorialbildung im 13. Jahrhundert ist zumindest wesentlich dadurch gefördert worden, dass die großen Adelsfamilien, die dynastenadligen Familien, von einem fast unerklärlichen Aussterbeprozess sozusagen befallen waren, sodass diejenigen, die übrig blieben, sozusagen die Chancen zur Territorialbildung nicht sozusagen dadurch eröffnet wurden oder zumindest begünstigt worden sind. Also, wenn man vom deutschen mittelalterlichen Adel redet, darf man dies nicht sozusagen in einen Topf werfen. Es sind zwei völlig verschiedene Kategorien und man war sich dieser Kategorien auch durchaus bewusst im Spätmittelalter. Das Kölner Domkapitel begann sich im Jahre 1350 jetzt ständig abzuschließen. Um diese Zeit kamen nur noch hochadlige Dynastenadlige in das Kapitel rein. Ein Ministeriale, der brauchte gar nicht an die Tür zu klopfen, der war also das ständig weg. Das sind andere Kategorien, die auch eine andere politische Entwicklung genommen haben und jeweils anders auch sozusagen auf die Territorialbildung und die Staatswährung Einfluss genommen haben. Vielleicht kann das auch noch übersetzt für uns sehr ähnliches und Janssen nichts gesagt hat. Allora, però bisogna partire da prima. Allora, professor Klein, no, questo abbiamo già detto. La risposta del professor Endres al professor Klein, ecco che per quanto riguarda la zona di Ansbach e di Bayreuth, c'è effettivamente una serie di attacchi militari alla nobiltà, però è guidata in questa zona da Norimberga, cioè il possesso delle artiglierie, la distruzione dei castelli tramite le artiglierie è condotta da Norimberga, quindi dalla città, e non invece dai signori territoriali, dagli Zollern in sostanza. E anche per la riforma occorre distinguere da zona a zona, perché sia la conversione alla religione evangelica, sia il rimanere legati al vecchio credo davano dei vantaggi, e questo anche a seconda dell'atteggiamento del principe locale, a seconda del fatto che lo ius reformandi venisse o meno attribuito alla cavalleria dell'impero. Anzi, dice che a volte succedeva che in una famiglia di cavalieri, magari i due fratelli, uno si convertisse alla religione evangelica e uno rimanesse cattolico, perché in questo modo l'evangelico avrebbe potuto sfruttare la secolarizzazione dei beni del clero, mentre il cattolico avrebbe potuto continuare a sfruttare tutti i benefici e le rendite ecclesiastiche che la religione cattolica continuava a fornire. Per quanto riguarda invece l'intervento del professor Janssen, ecco, ha posto il problema della distinzione molto netta che esiste nella fase decisiva della costruzione territoriale, della territoriale Abbildung, tra Landesadel e Ritterschaft. Cioè esiste una nobiltà territoriale che è quella da cui poi si nasceranno le grandi dinastie che creeranno le Landesherrschaften e gli stati, ed esiste invece la Ritterschaft, che è per lo più di origine ministeriale, e sono due ceti completamente separati tra i quali vige il divieto di connubio. E questo fatto va sempre tenuto molto, molto presente quando si pensa alla costruzione territoriale. La costruzione territoriale è condotta soltanto dalla Landesadel. Ed è possibile nel 200, è facilitata dal fatto che in questo secolo c'è una sorta di moria di famiglie dell'alta nobiltà, per cui quelle che sopravvivono restano in condizioni particolarmente favorevoli per lo sviluppo del loro dominio. E quanto sia persistente questa distinzione tra i due ceti è confermato dalla chiusura del capitolo del Duomo di Colonia, se non ricordo male, nel 1315, che appunto chiudendosi limita il proprio reclutamento alla Landesadel, quindi all'alta nobiltà, escludendo completamente ancora nel XIV secolo la cavalleria. Ja, schönen Dank. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht dieser Stelle der Diskussion nochmal auf unsere generellen Fragen hinweisen. Diese letztere ist schon ganz wichtig, weil sie verdeutlicht, wie Herr Janssen angesprochen hatte, weil sie verdeutlicht, dass im Kampf, im Konkurrenzkampf der Geschlechter, nur wenige Familien eigentlich in einem geografischen Raum, in einer Region konkurrieren konnten. Der kleine Adel ist kein Adel für einen wirklich Adligen, nicht? Das ist ein Unterschied. Für heute nennen wir diese Leute Adelige, aber es haben in die Neuzeit nur ganz wenige altadlige Geschlechter überhaupt überlebt, nicht? Und damals waren diese Ministerialen, also das wusste man noch im 15. Jahrhundert, dass es Ministerialen und kein Adel. Und es gab keine Heimat und wenn, dann nur mit kaiserlichen Dispens kommt sowas mal vor. Also das ist ganz was Besonderes, wenn ein Landesherr eine Ministerialentochter heiratet. Nicht, das gibt es normalerweise nicht. Aber ich möchte einmal nochmal auf einige allgemeine Gesichtspunkte, die sich jetzt nach diesem vorletzten Referat von deutscher Seite aufdrängen, noch hinweisen. Ich muss sagen, also für mich und vielleicht nicht nur für mich, ist es doch sehr eindrucksvoll, was dieser Vergleich, diese vergleichenden Berichte aus verschiedenen Regionen Deutschlands an Erkenntnis bringt. Also das Phänomen der Grafschaften, die in einer späten Phase, in einer späteren Phase der Territorienbildung überhaupt erst auf der politischen Landkarte erscheinen, das ist etwas, was mir eigentlich so deutlich nicht gewesen ist. Wir sind eigentlich gewohnt, zu unterscheiden zwischen fürstlichen Territorien, weltlich, geistlich, dann gräfliche Territorien, dann gibt es noch ein paar edelfreie Herren mit reichsunmittelbaren Herrschaften. Und darunter gibt es dann den niederen Adel, der zum Teil reichsunmittelbar wird, in der Reichswirtschaft. Aber es gibt eine zeitliche Schichtung, nicht? Es gibt, das hat sich seit dem ersten Referat jetzt ganz deutlich bis heute herausgestellt, es gibt die alten Fürstentümer, etwa in Süddeutschland mit Bayern, und es gibt die geistlichen Fürstentümer wie Köln oder Würzburg, Bamberg hier in dieser Gegend. Und es gibt dann die kleinen weltlichen Herren, die adliger Herkunft sind und sich Territorien aufbauen. Man könnte dazu jetzt, das ist vielleicht auch für die italienischen Teilnehmer hier nicht unwichtig, zu diesem Fall von Ansbach und Bayreuth Parallelen bringen. In nächster Nachbarschaft etwa die Grafschaft Hohenlohe, die liegt westlich von Rotenburg in dieser Gegend, nicht mehr hier auf der bayerischen Karte, anschließend im württembergischen Bereich. Die Grafschaft Hohenlohe ist auch entstanden, das ist ein staufisches Ministerialengeschlecht, die auch einen solchen Aufstieg genommen haben und ein ganz beachtliches Territorium aufgebaut haben. Und dann die Grafen von Württemberg gehören auch in diese Kategorie, da war gar nichts, das war das Herzogtum Schwaben mit sehr viel staufischem Gut. Nach dem Zusammenbruch des staufischen Hauses war dort ein Machtvakuum und dieses Grafengeschlecht setzt sich durch. Und am Ende des Reiches, am Ende des Mittelalters wird es in den Fürstenstand erhoben und bildet dann das Herzogtum Württemberg. Aber während des Mittelalters ist das nur eine Grafschaft. Also dieser Typus der Grafschaft, die als weltliches Territorium schrittweise aufgebaut wird, über etwa zwei, drei Jahrhunderte hinweg, der ist also doch sehr deutlich auszumachen und von den alten Fürstentümern zu unterscheiden. Nun habe ich aber noch an Sie eine Frage, Herr Ingris. Ansbach, Bayreuth wurden ja dann doch als Fürstentümer geführt. Seit wann ist das der Fall? Sie haben also 1273, haben Sie gesagt, wird das Ganze zu einer Comitia Burgravie, also wird territorial verstanden, dieser Herrschaftsbereich, nicht mehr als ein Burggrafenamt mit einigen Gütern, sondern als ein Territorium. Ist dies der Zeitpunkt oder gab es eine, das habe ich jetzt nicht im Kopf, ist mir jedenfalls nicht bekannt, gab es eine förmliche Erhebung in den 1363, das offizielle Reichsfürstenprivileg. 1363, das Reichsfürstenprivileg. Aber eben Reichsfürsten, Fürsten sind sie vorher schon. Das gibt's nicht, den Deal. Nee. Den gibt's nicht, den Deal. Der ist schwimmend. Der ist reichschwimmend. Aber Reichsfürst bedeutet, dass sie vom Kaiser in den Fürstenstand aufgehoben werden. Wir haben 1356 die goldene Bulle, wo genau festgeschrieben wird, wer gehört zum Kurfürsten. Und da stellen sie fest, dass die Hohenzollern, dass sie zu kurz gekommen sind. Sie sind nicht in den Kurfürstenkollegen mit aufgenommen worden. Und damit setzen sie durch, dass sie nachher ausdrücklich bei Privileg in den Reichsfürstenstand erhoben werden. Fürsten des Reiches. So steht es da. Und welchen Titel sie vorher führen, ist völlig unrelevant, denn da gibt es keine Abstufung. Gilt das für das Gesamthaus oder nur für die Fränkische dieser Erhebung? Das gilt für das Gesamthaus, denn da ist ja Markbrandenburg ist überhaupt noch nicht spruchreif. Ne? Das ist eigentlich. Darf ich dazu noch was sagen? Können wir vielleicht bis. Ich weiß nicht, wollen wir das bisherige mal übersetzen und dann. Ja, okay, eine schöne Situation, bitte. Ecco, professor Milo ha detto che effettivamente è interessante questo problema della moria, in un certo senso dell'alta nobiltà, perché dimostra che in un ambito, cioè nell'ambito della costruzione territoriale, in realtà le famiglie che effettivamente potevano farsi concorrenza erano relativamente poche. Cioè la cavalleria è considerata più nobiltà da noi che la studiamo ora rispetto a quanto fosse considerata nobiltà dai contemporanei. Siamo noi che la chiamiamo nobiltà, ma in realtà non era veramente ritenuta tale. Poi ha sottolineato le differenze che si sono evidenziate un po' da tutte le relazioni tedesche in questi giorni tra proprio i differenze proposte tra i diversi tipi di stati. Costruzione territoriale che si sono verificate e ha portato l'esempio, per esempio in questo caso in rapporto al Principato di Ansbach-Bayreuth di una zona limitrofa, cioè la contea di Hohenlohe, dove questa una dinastia di origine ministeriale riesce però sfruttando i posti dagli stevi, riesce sfruttando la presenza dell'impero a estendere progressivamente il proprio dominio fino a diventare, ad acquisire lo status principesco e creare un principato, appunto, forse ed è un caso molto diverso da quello, per esempio, di stati più antichi che sono soprattutto al sud della Germania, come la Baviera, che hanno origine completamente diversa. Poi ha chiesto il professor Willowright da quale momento preciso il principato di Ansbach-Bayreuth si qualifica come tale, cioè come principato. E la posizione del titolo principesco è nel 1363 con la concessione del privilegio imperiale della bulla d'oro. Prima da allora il titolo non si usa ed è proprio in questo momento che i signori di Ansbach e Bayreuth vengono elevati a principi dell'impero. Il titolo riguarda tutta la dinastia, cioè non soltanto il ramo di Ansbach-Bayreuth, ma anche quello che poi passerà in parte il corpo, anche perché la divisione tra i due rami non si è ancora verificata. Forse posso fare un'ultima aggiunta, perché mi sembra che il professor Willowright ha insistito molto che ci sono due fasi nella territorializzazione tedesca. Una fase dei cosiddetti vecchi fürsten, prima dei vecchi principati che esistono già dall'inizio, e una nuova di queste contee che si formano in un secondo momento. E dice che anche a lui non è stato chiaro questa cosa, perché nella ricerca tedesca non era così evidenziato come l'abbiamo visto ora in questi giorni. Questo secondo momento di queste contee, questa nobiltà di più bassa, che in un secondo momento si fa queste contee, mentre ci sono già prima i grandi principati. Ja, jetzt war ein Wort mit dem Herr Assi und dann der Kleine. Bitte schön, Herr Assi. Bitte schön. Also, zunächst den Entschluss. Quellen verstehen, aber auch adlige Gewalt unterhalb der Reichsfürsten eindeutig als Fürsten. Nicht alle, ist klar, aber es gibt. Es gibt Adelsgewalten unterhalb der Reichsfürstenschaft, die Fürsten sind. Der erste Anhaltiner, im strengen Sinne der 1212 Anhalt bekommt, nennt sich offiziell Fürst von Anhalt. 1212, in den Quellen, 1212, ist kein Reichsfürst. Die Mecklenburger, die 1348 in den Reichsfürstenstand erhoben werden, sind vorher eindeutig Fürsten von Mecklenburg, die den Thank you, Naya, very much. Das andere, die Entwicklung, die Beziehung zwischen Adel und Ministerialen. Die Beziehung entwickelt sich in Ostsachsen, ich meine jetzt Ostsachsen im mittelalterlichen Sinn, also Ostniedersachsen, ganz anders. Wir haben seit dem Ende des 12. Jahrhunderts eine ganz starke Ministerialisierung alladliger Familien. Die erscheinen am Ende des 12. Jahrhunderts, zu Beginn des 12. Jahrhunderts, als Ministerialen in den Quellen. Und jetzt beginnt wahrscheinlich, weil der Ministerialenstand dort nun durch Adliges Blut aufgewertet worden ist, vom Ende des 13. Jahrhunderts an, verschwindet aber die negative Eigenschaft des Ministerialen. Sie zählen nicht mehr als eigentlich Unfreier, sondern als Adliger. Und gerade dieser Adel, der gegen den ersten Hohenzollern so rebelliert, die Quitzos, die Rochos und so weiter, die zählen als Adel im im gleichen Sinne wahrscheinlich wie im 12. Jahrhundert der Altadel zählte. Die ministeriale Wurzel ist völlig verschwunden. Also eine ziemliche Wellenbewegung. Ministerialisierung des Altadels zum Teil, soweit er eben nicht den Sprung nach oben schafft. Und dann Aufwertung, starke Aufwertung der Ministerialen. Und im 14. Jahrhundert fragt kein Mensch mehr danach, ob die vor 100 Jahren. Ja. Wenigstens wird es in Quellen nicht sichtbar. Sicher hat schon jemand nachgefragt. Das wird nicht sichtbar. Eine Aufwertung dieser Ministerialen. Das ist möglicherweise, also das ist auch mit der Siedlungssituation. Also in den einzigen Gebieten ist das nicht so. Also gibt es wirklich, also noch an der Schwelle der Neuzeit, brechen die sich eins ab, wenn dann eine Tochter aus dem Ministerial ausgeheiratet werden soll. Das ist eine halbe Katastrophe. Nicht? Das ist ganz, ganz merkwürdig. Darf ich dazu eine Stellung nehmen? Zum einen mit dem Fürstenstand, also von meiner Familie, die ausgehend, die Zoller nennen sich Burggrafen von Nürnberg, nie Fürsten von Nürnberg. Es ist ja kein Territorium da, es ist ja die Burggrafschaft da und die hätten sich in Fürstentum umwandeln müssen, das erfolgt erst 1343, durch das Reichsfürstenprivileg, wird die Burggrafschaft aufgehoben und bekommt entsprechende Privilegien und er bekommt auch das Haus bekommt entsprechenden erhöhten Stand. Dazwischen drin ist es Friesen, sie nennen sich immer nur Burggrafen von Nürnberg. Zum anderen, man muss unterscheiden bei der Ministerialität zwischen landesherrlichen Ministerialen und Reichsministerialen. Es gibt hier Unterschiede. Bei den landesherrlichen Ministerialen ist es selbstverständlich möglich, ein Auf und Ab. Ja, es gibt Familien, die sacken ab, andere Familien steigen aus auf diese ministerialen Familien. Haben wir in den würzburgischen Ministerialen, in bambergischen Ministerialen noch umgekehrt. Bei den Reichsministerialen ist es so, dass jetzt, nachdem sie frei sind, ja keine oberen Herren mehr müssen, haben nach der staufischen Zeit, sie sich entweder selbst durchsetzen müssen und kleine Adelsherrschaften aufbauen, meistens mit Gewalt, oder sich irgendeinen neuen Herrn suchen müssen. Und da ist es eindeutig so, dass die ursprüngliche Ministerialenqualität, die ja praktisch unfrei gewesen ist, mehr oder weniger, oder fast unfrei gewesen ist, dass diese jetzt über die Reichsministerialität selbstverständlich zur Freiheit führt und jetzt noch mehr zur Freiheit führt, die steigen noch mehr auf. Also gerade die großen Gewinner, wenn Sie die Familien bei uns verfolgen, der reichsministerialen Familien, die da in diesem Reichsland, im staufischen Reichsland ansässig gewesen sind, die werden zum Großteil die Familien, wenn sie überleben, nicht aussterben, die dann aufsteigen in die reichsritterschaftlichen Familien. Und was ich noch sagen wollte, auf einen Punkt, wenn wir schon beim Adel sind, im ausgehenden Mittelalter kommt noch ein Unterschied zwischen dem hohen Adel und dem niederen Adel, zwischen alten Adel und neuen Adel dazu. Denn wir haben eine Vielzahl von neuadeligen Familien, die vom König geadelt worden sind und sogar die Gelehrten erheben Adelsanspruch. Und jetzt kommt die Unterscheidung, wie können sich die alten Familien von diesen neuen Adelsfamilien trennen. Denn jeder Jerusalem-Politiker hat in Jerusalem den Ritterschlag gekriegt und kommt jetzt heim und sagt, ich bin Adeliger. Und da gibt es die verschiedensten Mechanismen mit Ahnenproben, die was gerade für die Kirche ja maßgeblich geworden ist, im Ausgehen oder in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, oder mit Turnieren, dass man nachweisen muss, dass die Ahnen schon geturniert haben, nur dann zählt man zu den alten Familien. Also da kommt noch einmal eine neue Art des Qualität mit auf. Ja, weil erst übersetzen, dann Teil klein. Bitte. La domanda era se si trattava dei principi. Il problema era se questi si chiamano già Fürst prima che gli veniva concesso dall'imperatore il titolo ufficiale di Reichsfürst, o se non si chiamavano già Fürst prima di questa concessione ufficiale. E c'è l'esempio della Sassonia dove appunto si chiamavano già prima Fürst. Per esempio nel 1212 si trova un Fürst von Anhalt o anche un Fürst von Mecklenburg, tutti due già prima della concessione imperiale del privilegio del Reichsfürst. E lì in questo territorio nell'est c'è anche l'ascesa di ministeriali e non la discesa di vecchie famiglie di alta nobiltà nel rango di nella nobiltà ministeriale. E attraverso questa discesa le connotazioni negative che aveva la nobiltà ministeriale spariscono verso la fine del 200 e non viene più differenziato lì nell'est tra nobiltà alta e la nobiltà ministeriale. E poi il professor Vidova ha inserito che probabilmente la causa è che lì si trova in un territorio di nuovo acquisto, di nuova popolazione, mentre in nessuno dei territori antichi è successo una cosa simile. Lì si differenzia anche alla fine del Medioevo ancora benissimo tra la alta nobiltà e la nobiltà a base ministeriale. E poi di nuovo il problema si chiamano più già prima o no. A Nürnberg questi signori del territorio si chiamano sempre solo Burggrafi, conti del castello di Nürnberg, soltanto quando ricevono il privilegio ufficiale nel 1363 portano poi il titolo Reichsfürst di Nürnberg. E poi anche nella ministerialità bisogna differenziare, perché poi c'è la ministerialità del signore territoriale e la ministerialità del regno e dell'impero. E nella ministerialità territoriale ci si può vedere un su e giù dei vari ministeriali, mentre la ministerialità del regno perde il suo signore con la fine della casa stella e o allora loro stessi riescono a farsi le famiglie e di salire in alto o si devono cercare un nuovo signore. E attraverso però la ministerialità dell'impero è più facile arrivare alla libertà, perché originariamente era una condizione di non libero, e poi anche l'ascesa alla Reichsritterschaft quando si forma poi la fine del Medioevo. E poi un'altra differenziazione sempre tra la nobiltà che poi si trova verso la fine del Medioevo tra la nobiltà antica e la nobiltà nuova creata dall'imperatore, per esempio. Si trovano per esempio il problema che tutti i pellegrini a Gerusalemme poi si possono chiamare cavalieri. E ci sono vari metodi per poi provare che uno appartiene già alla nobiltà antica. Per esempio uno deve fare una prova di tutti quanti se i suoi antenati, questo si trova dalla seconda metà del XIX secolo, o deve provare che già i suoi antenati hanno partecipato a dei tornei. Ja, schönen Dank, Herr Klein. Es sind zwei verschiedene Fragen diskutiert worden in diesen letzten Papieren unserer Diskussion. Das erste ist die Frage nach dem Schicksal oder nach der Entstehung von Ritterschaften, von Adel innerhalb von Territorialstaaten. Wir haben für den Bereich Sachsen sehr genaue Forschungen aus der Feder von Herbert Helbig, die ganz eindeutig zeigen, dass also in einem Prozess, der sich im Einzelnen nicht mehr nachvollziehen lässt, vom 13. bis ins späte 14. und frühe 15. Jahrhundert aus den vielfältigen Edelfreien, die irgendwoher aus dem Altreich kommen in das Siebelgebiet. Oder aus Reichsministerialen, die zurückgeblieben sind aus diesem Reichsland Pleißen, von dem ich erzählt habe. Oder andere, die als Ministerialen der Wettiner oder anderer Herren dort gewesen sind, im Grunde einen Ausgleich stattgefunden hat. Es gibt also Reichsministerialen und landesherrliche Ministerialen und Edelfreie, die einfach in die schlichte landesherrliche Ritterschaft herabgedrückt worden sind, wenn man so will. Und aus ihnen heraus heben sich ganz wenige sogenannte Grafen und Herren. Das sind aber keine selbstständigen Grafen und Herren. Das sind nur herausgehobene, besonders titulierte, mit besonderen Ehren behandelte Grafen und Herren. Das sind dann meistens auch noch wieder alte Edelfreie, einige Reichsministeriale und vielleicht auch mal ein landesherrlicher Ministerial. Es ist also eine starke Entwicklung, die wir nicht mehr verfolgen können. Eindeutig aber, aus diesen verschiedenen Schichten eine große landesherrliche Ritterschaft und eine inner- und als oberstes Stockwerk sozusagen auch in das Land eingebunden, eine solche Grafen- und Herrengruppe, ganz klein. Dasselbe ist auch in Brandenburg der Fall. Brandenburg bringt ja auch aus dem alten Reichsgebiet edelfreie Leute herein. Die Reichsministerialen sind hier sehr selten. Ein Reichsministerial ist höchstens der Burggraf auf der Brandenburg. Und dann nochmal was anderes, bitte, nicht wahr? Und dann natürlich eben auch die Dynasten wie die von Putlitz. Die Ruppin bleiben selbstständig, die Arnstein Ruppin bleiben selbstständig. Die Putlitz, das sind solche Dynasten ganz am Anfang und noch einige andere. Auch die im Grunde genommen gliedern sich in diese zwei Gruppen ein, also einer großen landesherrlichen Ritterschaft, in der man aber noch die sogenannten schlossgesessenen Herren unterscheidet. Das heißt also eine Gruppe, die im eigentlichen Sinne schlossgesessen benannt wird. Die anderen haben Burgen, aber es haben keine Schlösser, die mit einer Sondergenehmigung auch eben existieren dürfen, schwer befestigt, also aus eigenem Recht. Die Putlitz sind also als ursprüngliche Dynasten, ich glaube unbekannter Herkunft, will es aber Ihnen gerne überlassen, eingegangen in die Ritterschaft, aber auch in ein oberes Stockwerk. Aus der Altmark kommen Sie. Aus der Altmark. Also jedenfalls, Sie sind nicht keine Reichsebene oder so etwas, Sie sind aber ein edles Haus aus der Altmark. Das ist das Schicksal eigentlich das ist dann die Ritterschaft in den Ländern. Sie ist also in der großen Masse eine einheitliche Ritterschaft geworden und ein kleines Obergeschoss ist dort in beiden Ländern schlossgesessen oder Grafen und Herren oder wie sie immer heißen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt geht nun also um diese verschiedenen Fürstengruppen. Ich muss darüber sprechen, mir ist das Herz voll. Mein Landesherr, der Landgraf von Hessen, wird in diesem Jahr 700 Jahre lang gefürstet sein. Ende dieses Jahres ist er also gefürstet worden, 1292. Es ist für mich natürlich ein Hochgefühl, Ihnen das mitteilen zu dürfen. Dann im 14. Jahrhundert kommen die Herren dazu, von denen unser Referent heute gesprochen hat. Die Zahl der Fürstungen ist relativ gering. Es kommen dann gefürstete Grafen dazu. Im frühen 16. Jahrhundert gibt es die gefürsteten Grafen von Henneberg. Oder so um 1500 herum. Dafür gibt es noch einige Beispiele mehr, aber die Zahl der Fürstungen bleibt äußerst gering. Und die Benennung der Herren oder irgendetwas von Anhalt als Prinzipes im 13. Jahrhundert ist das mehr als eine Selbstbenennung, die sich eben beilegen. Nach meiner Meinung werden viel später. Aber ich will Ihnen nicht widersprechen, Sie sind der Fachmann. Das ist eine Selbstbenennung. Eine Selbstbenennung. Das ist akzeptiert. Was Mecklenburg betrifft, sind die Mecklenburger ursprünglich ein wendisches Fürstenhaus. Die kommen also aus der alten vordeutschen Schicht noch. Werden dann 1348, glaube ich, sagt so etwa, werden sie dann zu Herzögen und damit auch werden sie zu Reichsfürsten gemacht, zu Herzögen und damit werden sie fürstlich und ihre bis dahin völlig freischwebende, ihr völlig freischwebendes Land Mecklenburg wird nun ein Reichsherzogtum. In der jüngeren Neuzeit dann nehmen die Fürstungen zunächst im 16. Jahrhundert sehr stark zu. Man versucht durch Fürstungen im Reich so etwas zu erreichen, wie diesen Orden vom Goldenen Vlies. Das ist so eine Erhöhung sozusagen, um fernstehende, im Westen befindliche, in den Niederlanden, in den Grenzen nach Frankreich befindliche Herrschaftsgeschlechter an das Reich heranzuziehen. Lassen die ganzen Einzelheiten aber fallen. Was aber viel interessanter ist: derjenige, der die Fürstung ausspricht, ist ausschließlich der Kaiser. Immer nur der Kaiser. Ausschließlich. Er kann fürsten. Und die Kaiser fürsten auch nachher in einer unendlichen Masse bis 1806. Ununterbrochen wird er gefürstet. Also eine Massenfürsterei setzt ein. Aber das Entscheidende ist, ob man in den Reichstag kommt. Und in den Reichstag werden sie nur aufgenommen, wenn eben ein entsprechender Beschluss des Reichstages gefasst wird. Und dieser setzt voraus, dass man bereits in einem Reichskreis, ein Reichskreisterritorium besitzt, das entsprechende Größe und entsprechendes Ansehen hat. Man muss also unterscheiden zwischen einer Fürstung durch den Kaiser und der Aufnahme in den Reichstag. Dann ist man erst ein richtiger Fürst. Daher gibt es eben diese verschiedenen Arten von Fürsten, die Sie auch ansprachen in der frühen Neuzeit. Manche sind eben einfach 80 oder 100 Jahre lang persönliche Fürsten geblieben und sind nie in den Reichstag gekommen, wie die Herren von Liechtenstein. Ja, schönen Dank. Da ist vielleicht auch eine Übersetzung noch wünschenswert. Wer? Problem ist, wir sind kurz vor sechs, aber schönen Dank, Herr Geist. Bitte. Bitte. Bitte. Bitte. Ja. C'era un accenno appunto alla Sassonia, dove nella fine del 300 e inizio 400 si possono differenziare bene due tipi di nobiltà. Una cavalleria dell'Ans, che è molto vasta, nella quale sono discesi delle nobiltà, ci sono ministeriali del re e anche ministeriali signori territoriali. E sopra questa cavalleria territoriale si trovano pochissimi conti o signori che hanno più onori, un titolo in più, ma non hanno una posizione diversa, anche loro stanno sotto i signori territoriali. E così in Sassonia. Poi c'è l'esempio di Brandenburgo e anche lì praticamente possiamo vedere gli stessi due gruppi. Un gruppo della cavalleria territoriale molto vasto e pochissimi che sono con più onori, qui soprattutto di vecchie famiglie che si trovano sopra questa base. Poi si ritornava al problema first o non first, con privilegio o senza privilegio, e lui, il professor Piani, è molto fiero perché il suo first quest'anno fa il settecentenario di essere diventato first, dell'Angraf dell'Asia. Sì. Nel Medioevo abbiamo un numero molto limitato di elevazioni al rango di first, sempre nel XVI secolo poi aumentano. E si può dire che aumentano per inserire signori che si trovano magari in Olanda o in Francia meglio nell'organizzazione dell'impero. È importante che solo l'imperatore può fare un alzamento a far diventare fürst. E un'altra cosa importante per la differenziazione dei vari fürsten, principi, cioè se sono anche nel Reichstag, nella dieta o se dell'impero o se non ci sono. E per entrare nella dieta ci vuole una decisione formale della dieta per l'accesso a questo superiore rango dei fürsten. È importante avere un territorio abbastanza grande, se no non si può neanche prendere questa decisione. Schönen Dank. Ich glaube, es ist 6 Uhr, wir sollten langsam an ein Ende denken. Ich darf vielleicht noch sagen, dass morgen, also die Referate getauscht werden, ist zuerst Herr Klein referieren wird, am Vormittag, weil er Nachmittag schon abweisen muss und Herrn Corrao und Herr Alessandro am Nachmittag. Cominciamo domani mattina con la relazione del collega Klein. Grazie.